Das Buch der Fünf Ringe von Musashi Miyamoto. Einleitung. Viele Jahre hindurch habe ich meinen Weg, das Heyo, den ich Nichiren nenne, erprobt. Nun will ich ihn zum ersten Male schriftlich darlegen. Wir befinden uns in der ersten Dekade des 10. Monats im 20. Jahre der Ära Kanai, 1643. Ich habe den Berg Iwato in der Provinz Higo in Kyushu bestiegen, um dem Himmel zu huldigen, zu Kanon zu beten und vor Buddha niederzuknien. Ich bin ein Krieger aus der Provinz Hariyama, heiße Shinmin Musashi no Kami Fushiwara no Genshin und stehe in meinem 60. Lebensjahr. Von Jugend an fühlte ich in meinem Herzen eine Neigung zum Weg des Schwertes. Als ich 13 war, hatte ich meinen ersten Kampf und ich besiegte einen Krieger der Shinto-Schule, einen gewissen Arima Kiei. Mit 16 überwand ich einen Kämpfer von gewaltiger Kraft namens Tadashima Akiyama. Als ich 21 war, begab ich mich in die Hauptstadt, wo ich auf viele Kämpfer traf und ich verlor nicht einen meiner Kämpfe. Danach zog ich von Ort zu Ort und von Provinz zu Provinz, trug Kämpfe mit Kriegern aller Schulen aus und verlor nicht einen einzigen davon, obwohl ich in mehr als 60 Duellen focht. Das war zwischen meinem 13. und meinem 8. oder 29. Lebensjahr. Als ich 30 war, blickte ich zurück auf mein bisheriges Leben. Meine vorangegangenen Siege hatten ihre Ursache nicht darin, dass ich etwa die Schwertkunst vollkommen beherrschte. Vielleicht besaß ich nur eine natürliche Begabung, vielleicht war es auch eine Fügung des Himmels. Vielleicht war es aber auch so, dass die Ausbildung anderer Schulen schlechter war. Danach übte ich mich von morgens bis abends in der Suche nach der Wahrheit, und als ich 50 war, erkannte ich das Wesen der Schwertkunst. Seitdem lebe ich, ohne einem bestimmten Weg zu folgen. So kann ich auf der Grundlage der Tugenden der Schwertkunst viele Künste und Fertigkeiten ausüben, und alles ohne einen Meister. Um dieses Buch zu schreiben, benutze ich weder die Gesetze Buddhas, noch die Lehren des Konfuzius, noch alte Kriegschroniken oder Bücher über Heyo. Ich nehme meinen Pinsel in die Hand, um den wahren Geist der Nid-Nishi-Schule zu erklären, so wie er sich im Weg des Himmels und in der Gottheit Kanon widerspiegelt. Es ist die Nacht des 10. Tages im 10. Monat um die Stunde des Tigers. Das Buch der Erde. Heyo ist das Gesetz der Samurai. Die Anführer müssen dieses Gesetz anwenden, die Soldaten sollen es kennen. Aber in der heutigen Welt gibt es keinen Samurai mehr, der diese Schwertkunst wahrhaft versteht. Der Wege gibt es viele. Da ist der Weg der Erlösung durch das Gesetz Buddhas. Da ist der Weg des Konfuzius, der den Weg des Lernens bestimmt. Es gibt für den Arzt den Weg, Krankheiten zu heilen oder den für den Dichter des Wakkas zu lehren. Für den Freund des Teetrinkens, des Bogenschießens, für die verschiedensten Künste gibt es den Weg. Jedermann übe sich in dem, der seinen Neigungen entspricht. Man sagt, der Weg des Kriegers sei ein doppelter Weg, der des Schwertes und der des Schreibpinsels. Und die Regel will, dass man sich in beidem übe. Selbst ein Mann ohne Begabung wird zum Krieger, indem er beharrlich beides übend dem Weg folgt. Im Grunde ist der Weg des Kriegers die unbedingte Bereitschaft zum Tode. Nicht nur Krieger, auch Priester, Frauen und Bauern sind aus Pflicht oder Ehrgefühl gleichermaßen bereit zum Tod. Was aber den Krieger von den anderen unterscheidet, das ist, dass er Heyo übt mit dem Ziel, seinen Gegner zu überwinden. Ob wir im Einzelkampf einen Gegner besiegen oder siegreich sind in einer Schlacht gegen viele, so hoffen wir dadurch Ruhm und Ansehen zu erwerben, für uns selbst oder für unseren Herrn und uns in der Tugend der Schwertkunst zu vervollkommnen. Der Weg des Kriegers. In China und in Japan wurden die Männer, die diesen Weg gingen, von Alters her als Meister der Kampfkunst bezeichnet. Wie sollte sich der Samurai nicht darin üben? In der letzten Zeit hat es Leute gegeben, die sich als Lehrer der Schwertkunst ihren Unterhalt verdienen, aber sie sind bloß Fechter. Die Schüler der Kashima- und Katori-Schreine in der Provinz Hitachi, die ihre Unterweisungen von den Göttern herleiten, errichteten Schulen auf der Grundlage dieser Lehren und reisen von Provinz zu Provinz, um Männer auszubilden. So stehen die Dinge heute. Seit dem Altertum wird die Schwertkunst als eine nützliche Tätigkeit zu den 10 Fertigkeiten und den 7 Künsten gezählt. Sie ist zweifellos eine Kunst, aber sie selbst als nützliche Tätigkeit beschränkt sich nicht auf den bloßen Schwertkampf. Der wahre Wert des Schwertkampfes geht immer über reine Technik hinaus. In unserer heutigen Zeit und Welt neigt man dazu, Künste, Fertigkeiten und Werkzeuge und mit ihnen sich selbst zu verkaufen. Mehr als die Frucht achtet man die Blüte und es zählt allein der Schein. Heute wird der Weg des Schwertes von den Lehrenden wie von den Lernenden dazu benutzt, sich mit Fertigkeiten zu brüsten. Sie versuchen, das Erblühen der Blume zu beschleunigen. Sie sprechen von diesem Dojo und von jenem Dojo. Sie denken nur an Gewinn. Laue Schwertkunst, heißt es, ist ein schreckliches Ding, und das ist wahr. Es gibt 4 Wege, die ein Mann in dieser Welt gehen kann. Den Weg des Samurai, des Bauern, des Handwerkers oder des Kaufmanns. Da ist der Weg des Bauerns. Er benutzt sein Gerät, um von Frühjahr bis Herbst im Wechsel der Jahreszeiten auf der Spur zu bleiben. Dann gibt es den Weg des Kaufmanns oder Händlers. Der Reisweinhändler zum Beispiel kauft die Zutaten und vertreibt das fertige Produkt, um so seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Der Weg des Kaufmanns besteht darin, Gewinn zu machen. Das ist der Weg des Kaufmanns. Drittens gibt es den Samurai. Er muss die seiner Aufgabe dienlichen Waffen tragen, sie zu benutzen wissen und den Weg des Kriegers gehen. Wenn ein Samurai die einzelnen Waffen nicht richtig anzuwenden vermag, wird er ihre Nützlichkeit für seinen Weg nicht beurteilen können. Wie soll er sich nicht wünschen, sich mit ihnen vertraut zu machen? Zum vierten gibt es den Weg des Handwerkers. Der Weg des Zimmermanns zum Beispiel beruht auf der richtigen Verwendung seiner Werkzeuge. Er muss mit dem Zollstock einen Plan entwerfen und dieser muss dann ausgeführt werden. So lebt der Zimmermann. Dieses sind die vier Wege: des Samurai, des Bauern, des Handwerkers und des Kaufmanns. Ein Vergleich zwischen dem Weg des Zimmermanns und dem Weg des Kriegers. Man kann die Schwertkunst am Weg des Zimmermanns verdeutlichen. Das erscheint weit hergeholt, doch haben beide mit Häusern zu tun. Da sind die Häuser des Hofadels, die Häuser der Krieger, die vier Häuser. Häuser vergehen oder gedeihen, es gibt Häuser verschiedenster Stile und mancherlei Rufes. Andererseits hat das Wort Haus die Bedeutung von Gebäude. Hieran wird der Weg des Zimmermanns deutlich. Nach dem Schriftzeichen ist der Zimmermann ein Mensch, der im Großen plant. Da nun der Weg des Kriegers ebenfalls ein Planen im Großen ist, ergibt sich daraus, dass man beide miteinander vergleichen kann. Wer die Kunst des Kämpfens erlernen will, höre genau zu. Mit dem Lehrer als Nadel und dem Schüler als Faden ist ständige Übung vonnöten. Der General ist wie der Zimmermeister. Er weiß mit dem Zollstock des Reiches, mit dem Zollstock des Volkes und dem Zollstock seiner Familie umzugehen. Es ist der Weg des Anführers. Der Zimmermeister muss Tempel und Paläste entwerfen und Arbeiter anstellen, um sie zu errichten. Der Zimmermeister steht den Zimmerleuten vor wie der General den Kriegshäusern. Beim Bau eines Hauses wird das Holz sorgsam ausgesucht. Gerade gewachsenes, astreines Holz von schöner Maserung wird für die sichtbaren und gerade gewachsenes Holz mit kleinen Fehler für die nicht sichtbaren Pfeiler verwendet. Die schönsten Hölzer, auch wenn sie etwas schwächer sind, werden als Ober- und Unterschwellen in Türen und Schiebetüren verbaut. Gutes, kräftiges Holz, auch wenn es verzogen und voller Äste ist, kann an versteckten Stellen verwendet werden. Schwaches oder ästiges Holz dient als Gerüst und später als Brennholz. Der Zimmermeister wird seine Arbeiter nach ihren Fähigkeiten einsetzen, die tüchtigsten für die sichtbaren Fußböden, für die Schiebetüren, die Schwellen und für die Decke. Die weniger Geschickten verlegen die Unterdielen und wer noch unfähiger ist, spaltet und sägt und verrichtet andere Hilfsarbeiten. Wenn der Zimmermeister seine Leute kennt und richtig einteilt, wird er gute Arbeit liefern. Der Zimmermeister muss nicht nur die Fähigkeiten und die Grenzen seiner Leute kennen, er muss auch darauf achten, dass sie nichts nur halb erledigen und nicht mehr von ihnen verlangen, als sie zu leisten vermögen. Ihre Anlagen und ihre Ausdauer muss er kennen und er muss ihnen Mut machen, wenn es nötig ist. Genau dies sind aber auch in der Schwertkunst die selbstverständlichen Grundsätze. Weiteres über den Weg des Kriegers. Wie der einfache Samurai schärft und wetzt der Zimmermann seine Werkzeuge selbst. Er trägt sie in seinem Werkzeugkasten bei sich und arbeitet unter der Anleitung seines Meisters. Er baut Pfeiler und Balken mit der Axt, glättet Dielenbretter mit dem Hobel, schneidet Verzierungen und Schnitzereien sauber und akkurat und wird die Oberflächen so gut lackieren und polieren, wie er kann. Das ist die Gewohnheit des Zimmermanns und ist er durch stete Übung zur Beherrschung seiner Arbeit gelangt, fähig auch mit dem Zollstock umzugehen, so ist es möglich, dass er Meister wird. Der Zimmermann muss Werkzeuge haben, die gut schneiden und jede Pause darauf verwenden, sie zu schärfen, denn sie sollen ihm dazu dienen, von Möbeln wie kleinen Schreinen, Bücherborden und Tischen bis hin zu Tragelaternen, Hackbrettern und Topfdeckeln alles sauber auszuführen. Dies sind die Aufgaben des Zimmermanns, aber ganz ähnlich verhält es sich mit dem Krieger. Weiter ist es die Aufgabe des Zimmermanns, darauf zu achten, dass nichts krumm gerät, dass die Verbindungen nicht falsch ausgerichtet sind und die Arbeit so geplant wird, dass alles passt und kein Stück weg ist. Das ist entscheidend. Wer den Weg des Kriegers geht, der überdenke sorgsam und Schritt für Schritt, was hier geschrieben steht, um sich ständig darin zu üben. Übersicht über die 5 Bücher dieser Schrift von der Schwertkunst. Indem ich die Schwertkunst in 5 Wege unterteile, stelle ich ihre verschiedenen Prinzipien in 5 Büchern dar. Dem Buch der Erde, des Wassers, des Feuers, des Windes und der Lehre. Im Buch der Erde erläutere ich in den Grundzügen die mit meiner eigenen Schule verknüpften Anschauungen. In der Ausübung der Schwertkunst allein kann der wahre Weg des Schwertes nicht erfahren werden. Es geht darum, vom Kleinen zum Großen, vom Flachen zum Tiefen erkennend voranzuschreiten. Gleichsam, als würde hier ein schnurgerader Weg auf die Erde gezeichnet, nenne ich das erste Buch das Buch der Erde. Das zweite Buch ist das Buch des Wassers. Nach dem Beispiel des Wassers geht es darum, dass das Herz wie Wasser werde. Das Wasser ist formlos, es verändert seine Gestalt, je nachdem, ob es sich in einem eckigen oder in einem runden Gefäß befindet. Zuweilen ist es ein Tropfen, dann wieder ein Meer. Mit dem Bild eines Herzens, das klar wie die Bläue des Wassers, werden in diesem Buch die Lehren meiner Schule beschrieben. Man kann sich die Wahrheit der Schwertkunst so zu eigen machen, dass man einen einzelnen Gegner spielend besiegt. Hat man einen besiegt, kann man alle besiegen. Andere zu besiegen, mag es sich nun um einen einzelnen handeln oder um 1000 mal 10.000 Männer. Grundsätzlich ist es dasselbe. Der Anführer schließt vom Kleinen auf das Allgemeine. Das ist, wie wenn man auf nur einem Fuß hohen Modell eine monumentale Statue Buddhas anfertigt. Es lässt sich kaum im Einzelnen erklären, wie das vor sich geht. Das Prinzip der Schwertkunst ist es, an einem Ding 10.000 Dinge zu erkennen. Kurzum, in diesem Buch des Wassers sind die Dinge meiner Schule aufgezeichnet. Das dritte Buch ist das Buch des Feuers. Es handelt vom Kämpfen. Das Feuer, ob klein oder groß, besitzt eine außerordentliche Kraft. Nach diesem Bild ist hier der Kampf beschrieben. Es trifft ebenso auf den Kampf von Mann zu Mann zu, wie auf den Kampf von 10.000 gegen 10.000 Mann. Man muss versuchen, die Lage insgesamt zu überblicken und zu durchschauen, dabei aber doch auch Vorsicht im Kleinen walten zu lassen. Groß ist es leicht zu erkennen. Es ist zum Beispiel leicht, das Verhalten einer größeren Anzahl von Männern zu durchschauen, weil sich ihre Stellung nicht so rasch verändern kann. Ein Einzelner hingegen, da er aus einem einzelnen Entschluss heraus handelt, ist fähig zu raschen Veränderungen, die sich nur schwer abschätzen lassen. Das muss man wohl beachten. Dieses Buch enthält das Kernstück der Schwertkunst. Es besteht darin, dass man sich Tag und Nacht in den Augenblickentscheidungen übt, um sie, wenn es darauf ankommt, wie etwas Alltägliches zu treffen. Unter diesem Gesichtspunkt werden im Buch des Feuers Gefecht und Kampf beschrieben. Als viertes folgt das Buch des Windes. Dieses Buch befasst sich nicht mit meiner eigenen Schule, sondern mit all den anderen Schulen der Schwertkunst in unserer Zeit. Denn unter Wind verstehe ich die alten und die heutigen Stile, die verschiedenen Hausstile der Schwertkunst. Ich erläutere hier im Einzelnen, welche Bedeutung die verschiedenen Schulen in dieser Welt der Schwertkunst geben. Man kann sich nicht selbst erkennen, wenn man die anderen nicht kennt. In allem, was man tut, gibt es auch Irrwege. Man mag einen Weg mit Eifer studieren, sobald man nur ein bisschen von ihm abweicht, ist es nicht mehr der wahre Weg, selbst wenn man ihn für einen guten hält. Wer nicht streng auf dem wahren Weg bleibt und wer sich auch nur eine kleine Abweichung gestattet, endet in einer Sackgasse. Das ist zu beachten. In den anderen Schulen versteht man, wenn man von Heyo spricht, darunter allein den Schwertkampf. Das ist durchaus nicht unbegründet. Bei mir indes gibt es Heyo im engeren Sinne, das ist die Schwertkunst, und es gibt zweitens Heyo im weiteren Sinne, den Weg des Kriegers. Um zu erklären, wie sich das wahre Heyo von anderen unterscheidet, habe ich im Buch des Windes die Lehren anderer Schulen beschrieben. Als fünftes schließlich habe ich das Buch der Lehre verfasst. Ich spreche von Lehre, woraus folgt, dass da weder ein Anfang noch ein Ende ist. Hat man sich das Prinzip angeeignet, so darf man sich doch nicht daran klammern. Der Weg des Schwertes ist der Weg der Selbstverständlichkeit. Tut einer das Selbstverständliche, erwächst ihm ungewöhnliche Kraft. Und weiß er sich nach Zeit und Ort im richtigen Rhythmus darauf einzustellen, wird sein Hieb auf den Gegner, wird seine Abwehr des gegnerischen Hiebes wie von selbst erfolgen. Dies ist der Weg der Lehre. Im Buch der Lehre habe ich festgehalten, wie man seiner Natur folgend den wahren Weg betritt. Die Bezeichnung Neto-Schule. Der Krieger, ob General oder einfacher Gefolgsmann, trägt zwei Schwerter im Gürtel. In alter Zeit sprach man von Langschwert und Kurzschwert. Heute nennt man sie Schwert und Seitschwert. Wie auch immer, in unserem Land trägt der Krieger zwei Schwerter im Gürtel. Das ist der Weg des Kriegers. Sich der Wirksamkeit der beiden Schwerter bewusst zu werden, darum geht es in der Neto-Schule. Im Gegensatz zu Speer und Helbarde werden sie ständig getragen. In meiner Schule der Schwertkunst wird von Anfang an mit einem Schwert in jeder Hand geübt. Denn wahr ist, dass man alle Waffen, die man besitzt, gebrauchen sollte, statt sein Leben wegzuwerfen. Zu sterben mit einer nicht benutzten Waffe im Gürtel, das wäre bedauerlich. Wer eine Waffe mit beiden Händen hält, hat es schwer, sie bald nach links und bald nach rechts zu schwingen. Meine Methode, die ich die Nietenmethode nenne, ist es daher, auch das Langschwert mit nur einer Hand zu ergreifen. Und was bei großen Waffen wie Speer und Helbarde unmöglich ist, man kann das Schwert und das Seitschwert mit je einer Hand fassen. Sitzt man gar zu Pferde oder läuft durch Sümpfe und Reisfelder, auf steinigen Ebenen und jenen Bergpfaden, oder ist man von Menschen umdrängt, so kann es recht hinderlich sein, ein Schwert mit beiden Händen zu halten. Wiederum, wenn man Bogen, Speer oder sonst eine Waffe in der linken hält, hat man schließlich auch nur eine Hand frei, um das Langschwert zu ziehen. In der Tat ist es äußerst unpraktisch, das Langschwert mit beiden Händen zu ergreifen. Vermag man einen Gegner jedoch mit einer Hand nicht niederzuschlagen, muss man allerdings beide Hände benutzen. Die Methode ist keineswegs so schwierig und um sich daran zu gewöhnen, das Schwert einhändig zu schwingen, übe man am besten mit zwei Langschwertern, das heißt einem in jeder Hand. Da sie ihr Gewicht haben, wird das anfangs Mühe machen. Aber so geht es am Anfang mit allem. Auch den Bogen zu spannen und die Helbarde zu schwingen ist anfangs mühsam. Hat man sich jedoch daran gewöhnt, wächst allmählich auch die Kraft, die man zum Beispiel zum Spannen des Bogens braucht. Ebenso wächst bei gehöriger Übung auch die Kraft, das Schwert auf diese Weise zu schwingen. Wie ich im zweiten Buch, dem Buch des Wassers, darlege, kann man das Langschwert nicht schnell schwingen. Man benütze das Langschwert, wenn man Platz zum weiten Ausholen hat, und das Kurzschwert im Nahkampf. Es gehört zu den Grundregeln dieser Kunst, dass man dies weiß. Nach meiner Nietenmethode kann einer sowohl mit dem Langschwert als auch mit dem Kurzschwert siegen. Mit anderen Worten, bei der Nietenmethode kommt es auf den Willen an, den Sieg mit welcher Waffe auch immer und ohne Rücksicht auf ihre Größe zu erringen. Besonders vorteilhaft ist es, nicht eines, sondern zwei Schwerter zu gebrauchen, wenn man allein gegen viele kämpft oder wenn man Gefangene machen will. Dergleichen kann hier nicht in allen Einzelheiten erklärt werden, aber aus einem ist auf 10.000 Dinge zu schließen. Wer einmal den Weg der Schwertkunst beherrscht, für den wird es nichts mehr geben, was er nicht begreift. Es gilt, sich gründlich darum zu bemühen. Vom Sinn des Begriffs Kampfkunst. Wer unseren Weg einschlägt und dahin gelangt, dass er das Langschwert beherrscht, der wird ein Meister der Kampfkunst genannt. In den anderen Kampftechniken heißt, wer mit dem Bogen recht zu schießen versteht, ein Bogenschütze. Wer sich am Gewehr hervortut, ein Musketier. Wer den Speer benutzt, ein Speerkämpfer. Wer die Helbarde führt, ein Helbardier. Warum spricht man bei denen, die den Weg des Schwertes beherrschen, nicht vom Langschwertkämpfer oder vom Kurzschwertkämpfer? Der Bogen, das Gewehr, der Speer, die Helbarde, sie alle gehören natürlich, da es sich um Waffen handelt, zur Kampfkunst. Durch die Tugend des Langschwerts indes beherrscht man die Welt, beherrscht man das eigene Ich, und also ist das Langschwert die Grundlage der Kampfkunst. Wer die Tugend des Langschwerts erfasst, ist imstande, 10 Männer zu besiegen. Und so wie ein Mann 10 Männer besiegen kann, können 100 Männer 1.000 und 1.000 10.000 schlagen. Für den, der meiner Schule folgt, ist es gleich, ob er einen oder 10.000 Gegner hat. Die Schwertkunst beruht nicht auf dem Schwert allein, sondern besteht aus der Summe der Techniken, die ein Samurai beherrschen sollte. Der Wege gibt es viele. Darunter sind die Wege der Konfuzianer, der Buddhisten, der Teefreunde, der Nottänzer. Doch hat keiner von ihnen mit dem Weg des Kriegers zu tun. Wenn man indes, obwohl sie nicht zum eigentlichen Weg gehören, die Anfangsgründe dieser Wege wohl studiert, wird man manchen Vergleich und manchen Gewinn daraus ziehen. Es ist wichtig, dass man sich in den verschiedenen Dingen hinlänglich übt, aber sich in einer Sache vervollkommnet. Die Bedeutung der Waffen in der Kampfkunst. Hier will ich nun die Wirksamkeit der Waffen beurteilen. Eine jede von ihnen sollte entsprechend der Gelegenheit eingesetzt werden. Das Kurzschwert ist vorteilhaft auf engem Raum, wenn man dem Gegner nahe gegenübersteht. Das Langschwert kann in allen Situationen erfolgreich eingesetzt werden. Auf dem Schlachtfeld ist die Helbarde dem Speer unterlegen. Mit dem Speer lässt sich angreifen, die Helbarde dient lediglich zur Abwehr. In der Hand zweier gleichkräftiger Männer ist der Speer die etwas wirkungsvollere Waffe. Speer wie Helbarde haben ihre Vorteile, aber auf engem Raum sind sie von wenig Nutzen. Auch eignen sie sich nicht dazu, den Gegner gefangen zu nehmen. Kurzum, es sind Waffen für das Schlachtfeld. Hat man den Umgang mit ihnen auf engem Raum geübt, sich auf Nebensächlichkeiten konzentriert und den wahren Weg darüber vergessen, so werden sie einem im Kampf von keinem Nutzen sein. Der Bogen hat seinen Wert in der Schlacht und auch beim Taktieren zwischen Angriff und Rückzug. Man kann mit ihm rasch zwischen den Reihen der Speerkämpfer hervorschießen, weshalb er sich vor allem für den Kampf im offenen Felde eignet. Er ist jedoch unzureichend bei Belagerungen oder dann, wenn der Gegner mehr als 200 Fuß entfernt ist. Daher versteht sich, dass neuerdings nur noch wenige Schulen das Bogenschießen lehren. Für diese Kunst gibt es kaum noch Verwendung. Zur Verteidigung eines festen Platzes ist das Gewehr durch keine andere Waffe zu ersetzen. Auch im offenen Felde, solange die Schlacht mit dem blanken Schwert noch nicht begonnen hat, erweist sich das Gewehr als vorteilhaft, ist danach jedoch nicht mehr zu gebrauchen. Einer der Hauptvorteile des Bogens ist der, dass man dem abgeschossenen Pfeil mit den Augen folgen und so die Zielrichtung beim nächsten Spannen korrigieren kann, während das bei einer Gewehrkugel unmöglich ist. Die Tatsache gilt es ausreichend in Betracht zu ziehen. Wie ein Pferd ausdauernd sein muss und keine Mängel haben darf, so ist es auch mit den Waffen. Beim Pferd kommt es darauf an, dass es kräftig ist. Schwert und Kurzschwert, Speer und Helbarde sollten, statt mit allerlei Zierat zu tragen, vor allem Schneiden, Bogen und Gewehr robust und genau sein. Es ist nicht richtig, eine Waffe zu bevorzugen. Benutzt man sie über ihre Notwendigkeit, taugt sie so gut wie nichts. Nie ahme man andere im Gebrauch der Waffen nach, sondern wähle diejenige, die zu handhaben einem leicht fällt. Weder Anführer noch Gefolgsleute sollten für bestimmte Waffen eine Vorliebe haben oder gar eine Abneigung. Diese Dinge sind wohl zu beherzigen. Vom richtigen Rhythmus in der Schwertkunst. Bei allem, was man tut, kommt es auf den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Rhythmus an. Besonders in der Schwertkunst ist das wichtig und man kann es nicht lernen ohne lange Übung. Am klarsten wird die Bedeutung des Rhythmus beim Tanz und in der Musik, denn nur dadurch, dass man sich ganz im Rhythmus befindet, kommt es dort zur Harmonie. Ebenso haben in den Kampftechniken auch das Bogen- und Gewehrschießen oder das Reiten ihren Rhythmus. Nirgends darf man in der Ausübung der verschiedenen Fertigkeiten aus dem Rhythmus geraten. Selbst das Nicht-Greifbare besitzt Rhythmus. Das ganze Leben des Samurais hat eine Art Rhythmus. Ob er aufsteigt oder hinfällt, ob er nach seinem Willen lebt oder bedrängt wird, in allem ist Rhythmus. Mit dem Weg des Kaufmanns steht es nicht anders. Dass er ein Kapital bald gewinnt, bald verliert, ist eine Sache des Rhythmus. Wie oft muss man erleben, dass auf eine Zeit des Erblühens eine Zeit des Welkens folgt? Rhythmus in der Schwertkunst gibt es in verschiedenster Art. Da muss man zunächst unterscheiden, ob man mit einem Rhythmus übereinstimmt oder nicht, muss so dann unter den kurzen und langen, den schnellen und langsamen Arten von Rhythmus den passenden, den noch eben angängigen und den entgegengesetzten Rhythmus herauskennen. Darauf vor allem kommt es in der Schwertkunst an. Zumal, wenn man den entgegengesetzten Rhythmus nicht erkennt, kann die eigene Taktik nicht wirklich zuverlässig sein. In der Schlacht wählt man, nachdem man den Rhythmus des Gegners erkannt hat, selber einen eigenen Rhythmus, den dieser nicht erwartet, und indem man mit List den eigenen Rhythmus unsichtbar hält, erlangt man den Sieg. In allen 5 Büchern beschäftige ich mich immer wieder mit solchen Fragen des Rhythmus. Was da geschrieben steht, sollte man gründlich lesen und dann tüchtig üben. Die bis hierher dargelegte Schwertkunst der Nietenmethode wird dadurch, dass man sie ohne darin nachzulassen, von früh bis spät anwendet, die eigene Begabung auf die natürlichste Weise erweitern helfen und damit in der Welt verbreitet werden als eine Kampfkunst sowohl für die Schlacht wie für den Einzelkampf. In den 5 Büchern der Erde, des Wassers, des Feuers, des Windes und der Leere wird dies zum ersten Male niedergeschrieben. Epilog zum Buch der Erde. Für diejenigen, die meine Schwertkunst erlernen wollen, gelten die folgenden Regeln. Erstens, habe nie arglistige Gedanken. Zweitens, übe dich unablässig darin, dem Weg zu folgen. Drittens, mache dich vertraut mit allen Techniken und Künsten. Viertens, studiere die Wege vieler Tätigkeiten und Berufe. Fünftens, lerne an allen Dingen Gewinn und Verlust zu unterscheiden. Sechstens, entwickle deine Fähigkeit, die Dinge auf den ersten Blick zu durchschauen. Siebtens, bemühe dich, das Wesen auch dessen zu erkennen, was unsichtbar bleibt. Achtens, vernachlässige nie deine Aufmerksamkeit, auch gegenüber den kleinsten Dingen. Neuntens, halte dich nicht mit nutzlosen Beschäftigungen auf. Diese Regeln sollte man unbedingt beherzigen und sich so in der Schwertkunst üben. Ein Meister der Kampfkunst wird nur, wer unter strengster Befolgung dieser Regeln die jeweilige Situation insgesamt betrachtet. Hat einer die Regeln gelernt und hält sich an sie, wird er keinem, auch nicht 20 oder 30 Feinden unterliegen. Wenn er mit ganzem Herzen dabei ist und ernsthaft an sich arbeitet, wird er sowohl mit der Hand als auch mit dem Auge dem anderen überlegen sein. Stete Übung wird ihn befähigen, seinen Körper so zu beherrschen, dass er den Gegner körperlich besiegt, und hat er darüber hinaus seinen Geist gestählt, so wird er den Gegner auch geistig besiegen. Wer dahin gelangt, ist der nicht einfach unbesiegbar? Schließlich wird er sich in der Kampfkunst im weiteren Sinne mit hervorragenden Männern zusammentun, wird er die Schar seiner Untergebenen geschickt einsetzen, wird er sich selber aufrecht verhalten, das Gebiet seines Fürsten mit Umsicht verwalten, für das Volk sorgen und dem Reich die Ordnung bewahren. Wenn es einen Weg gibt, der zu unbesiegbarem Selbstvertrauen führt, dem Einzelnen alle Schwierigkeiten überwinden hilft und ihm Ruhm und Ehre einträgt, so ist es der Weg des Kriegers. Am 12. Tage des 5. Monats im 2. Jahr der Ära Shōhō, 1645, für Terao Magonojo Shinmen Musashi. Das Buch der 5 Ringe von Musashi Miyamoto. Zweites Buch, das Buch des Wassers. Fundament der Nieten-Ishiryu-Schule ist es, dem Lauf des Wassers zu folgen, um den Weg des Sieges herauszufinden, weshalb ich in diesem Buch des Wassers den in meiner Schule geübten Einsatz des Langschwertes erkläre. Diesen Weg in allen Einzelheiten niederzuschreiben, wie ich möchte, wird kaum möglich sein, aber selbst wenn meine Worte nur unzulänglich sind, wird sich die Wahrheit darin intuitiv begreifen lassen. Ich wünsche, dass du das, was in diesem Buch geschrieben steht, Wort für Wort gründlich überdenkst. Wer flüchtig urteilt, kommt leicht vom Wege ab. Ich beschreibe den Weg, der im Gefecht zum Sieg führt, als Kampf von Mann gegen Mann, aber es ist wichtig, dass du zugleich das Größere siehst, dass du dir eine Schlacht vorstellst, in der 10.000 gegen 10.000 stehen. Im Unterschied zu anderen Dingen sind im Heyo vor allem die Regeln von größter Bedeutung. Lässt man sie auch nur um ein geringes außer Acht, gerät man in die Irre und das endet damit, dass man sich schnell auf dem falschen Weg wiederfindet. Nun ist es keineswegs so, dass du allein durch das Lesen dieses Buches die Regeln des Heyos begreifen wirst. Du musst dir das hier Aufgezeichnete ganz zu eigen machen, nicht mit einem halben begreifen, das nur sieht, das nur nachahmt, sondern indem du unausgesetzt und mit ganzem Herzen die Dinge so studierst, dass es dir schließlich scheint, als hättest du sie selbst entdeckt. Die innere Haltung des Kriegers. Auf dem Weg des Kriegers, zum Beispiel im Gefecht, darf deine innere Haltung nicht anders sein, als sie es üblicherweise ist. Achte gut darauf, dass du im Alltag wie im Gefecht immer derselbe bist. Offenen Geistes, ohne Umschweife, ohne sinnlose Anspannung, aber auch nicht erschlaffst, dass du unbefangen bist in deinem Herzen und von ruhigem Gleichmut, aber dennoch für keinen Augenblick in diesem Gleichmut versinkst. Wenn dein Körper ruht, so lasse deinen Geist nicht untätig sein, doch ist dein Körper in heftiger Bewegung, so bleibe ruhig in deinem Geist. Lasse nie deinen Geist von der Tätigkeit des Körpers fortgerissen und nie deinen Körper von deinem Geist beeinflusst werden. Lasse dein Herz nicht darben, aber sorge auch dafür, dass es nicht übermäßig Anteil nehme. Hüte dich, auf dass dich Geringes nicht betört, sei stark in deinen Gefühlen, aber lasse niemanden deine letzten Absichten durchschauen. Männer von kleinem Wuchs sollten sich stets in die Lage großer Menschen und Männer von großem Wuchs in die Lage kleiner Menschen versetzen können. Lasse dich also nie von deinen eigenen körperlichen Vorzügen oder Nachteilen beeinflussen und leite, sondern urteile unvoreingenommen. Betrachte alle Dinge von höherer Warte aus und mit einem offenen, ungetrübten Geist. Dazu ist es wichtig, dass du mit Eifer dein Wissen und deine Empfindungen schulst. Durch die Ausbildung deiner Urteilskraft wirst du Recht und Unrecht, das Gute und das Üble in allen Dingen unterscheiden lernen. Durch Erfahrungen, die du in den verschiedensten Künsten und Fertigkeiten sammelst, wirst du dahin kommen, dass keiner in dieser Welt dich mehr täuschen kann. Wenn dich keiner mehr täuschen kann, wirst du erstmals bis zum tiefsten Grund des Heios vorstoßen. Namentlich, um im Gefecht ein verlässliches Urteil zu entwickeln, bedarf es weit mehr als bei anderen Gelegenheiten der Übung. Daher solltest du alles daran setzen, auch in noch so großer Bedrängnis durch den Gegner, die Prinzipien des Heios zu durchdenken und eine gelassene innere Haltung zu bewahren. Die körperliche Haltung des Kriegers. Gehe aufrecht, den Kopf weder gesenkt noch zum Himmel gewandt und ohne unruhig um dich zu schauen. Ziehe nicht die Stirn in Falten und die Brauen zusammen. Gib Acht, dass die Augen nicht ziellos umherirren. Lasse vielmehr die Lider ein wenig fallen, damit du nicht zwinkern musst. Dein Gesichtsausdruck sei ruhig. Halte deinen Nasenrücken senkrecht und versuche, das Kinn ein wenig vorzuschieben. Die rückwärtige Linie vom Kopf bis zum Hals sei gerade. Spüre die Kraft im Nacken und lass sie von den Schultern abwärts gleichmäßig durch den ganzen Körper fließen. Lasse beide Schultern sinken. Straffe das Rückgrat, ziehe das Gesäß ein. Lege die Kraft in deine Beine, von den Knien bis in die Fußspitzen hinab. Und halte den Bauch gespannt, damit du nicht in den Hüften vornüberknickst. Zum Verkeilen, wie man sagt, schiebe die Scheide des Kurzschwertes so zwischen Bauch und Gürtel, dass dieser stramm anliegt. In allen Formen des Heio ist es wichtig, die Kampfhaltung auch im täglichen Leben zu zeigen, und deine normale Haltung sollte immer die Kampfhaltung sein. Wichtig ist, dass der Samurai im Alltag dieselbe Körperhaltung hat wie im Gefecht und in derselben ihm eigenen Haltung kämpft. Das musst du dir gut einprägen. Der Blick des Kriegers. Der Blick auf den Gegner im Gefecht sei umfassend und offen. Man unterscheidet den durchdringenden und den wahrnehmenden Blick. Der durchdringende Blick braucht viel, der wahrnehmende wenig Kraft. In der Kampfkunst kommt es vor allem darauf an, Fernes so deutlich zu sehen, als wäre es nah, und Nahes mit prüfendem Abstand zu schauen. Das Schwert des Gegners bis auf den Grund zu erkennen und sich nicht durch äußere Bewegung des Schwertes ablenken zu lassen, das ist wichtig. Darum musst du dich bemühen, dein Blick sei der gleiche im Einzelkampf wie in der Schlacht. Behalte beide Seiten rechts und links im Blick, ohne die Augäpfel zu bewegen. Aber das beherrscht man nicht von heute auf morgen, also übe und lerne wohl. Die Handhabung des Langschwertes. Das Langschwert ergreift man so, dass Daumen und Zeigefinger locker, der Mittelfinger weder locker noch fest, Ring und kleiner Finger aber fest anliegen. Hast du das Gefühl, es liegt dir lose in der Hand, so ist der Griff nicht gut. Beim Ziehen des Schwertes musst du innerlich bereit sein, den Gegner zu töten. Auch wenn du dann den Hieb gegen ihn führst, darfst du deinen Griff nicht verändern und deine Hand darf sich nicht verkrampfen. Zwar wirst du, wenn du das Schwert deines Gegners zur Seite schlägst, parierst oder herunterdrückst, den Griff von Daumen und Zeigefinger ein wenig verändern wollen, doch selbst in dieser Situation musst du das Schwert in dem Gefühl halten, dass es vor allem darum geht, ihn zu töten. Ob bei der Schwertprobe oder beim wirklichen Kampf, immer ist der Griff der gleiche, nämlich derjenige, mit dem man den Gegner niederschlägt. Weder in der Bewegung des Langschwertes noch im Griff der Hand darf es zu einer Erstarrung kommen. Erstarrung heißt, sich auf die Seite des Todes zu begeben. Nicht Erstarrung heißt, auf der Seite des Lebens zu bleiben. Das musst du dir vor Augen halten. Das Setzen der Füße. Beim Setzen der Füße tritt mit der Ferse fest auf und hebe die Zehenspitzen leicht an. Ob du große oder kleine, langsame oder schnelle Schritte machst, solltest du deine Füße immer so bewegen, wie du es sonst beim Gehen auch tust. Jene drei Methoden der hüpfenden oder der schwebenden oder der stampfenden Füße taugen nichts. Hingegen schätze ich die sogenannten Yin-Yang-Schritte. Dabei bewegt man nicht nur den einen Fuß, sondern abwechselnd den rechten und den linken Fuß, und zwar beim Zuschlagen wie beim Zurückweichen oder beim Parieren. Du solltest wirklich Acht geben, dass du nicht immer nur den einen Fuß benutzt. Die fünf Kampfhaltungen. Die fünf Kampfhaltungen sind die obere, die mittlere, die untere, die rechts- und die linksseitige. Trotz ihrer fünffachen Unterscheidung dienen sie alle dem einzigen Zweck, den Gegner niederzuschlagen. Es gibt keine außer diesen fünf Positionen. Wie deine Kampfhaltung auch immer ist, konzentriere dich nicht auf sie, sondern darauf, wie du den Gegner fällen wirst. Je nach der Situation ist es vorteilhaft, die Positur entweder klein oder groß zu wählen. Die obere, mittlere und untere Haltung sind fest, die beiden seitlichen sind fließend. Eine der beiden seitlichen Kampfstellungen nimmt man ein, wenn oben oder seitlich etwas im Weg ist. Dabei hängt die Entscheidung für links oder rechts von den Umständen ab. Das Kernstück dieses Weges, die eigentliche und wahre Kampfhaltung, ist die mittlere. Angewandt auf eine große Schlacht könnte man es sich so vorstellen. Die mittlere Kampfhaltung hätte die Stellung des Generals und die übrigen vier nehmen die nachgeordneten Ränge ein. Das präge dir gut ein. Der Weg des Langschwert. Der Weg des Langschwert bedeutet, dass wir, als wären wir imstande, es mit zwei Fingern zu schwingen, das Schwert erst dann wirklich frei zu benutzen wissen, wenn wir den wahren Weg des Schwertes erkannt haben und ihn richtig anzuwenden verstehen. Das Schwert schnell zu bewegen ist gegen den wahren Weg des Schwertes. Es muss mit Gelassenheit und langsam geschwungen werden. Bewegst du es aber so rasch wie einen Faltfächer oder ein Messer, dann verkennst du das Wesen des Langschwertes. Man nennt dies die Hackmesser-Methode und mit ihr wirst du niemanden niederschlagen. Hast du den Hieb mit dem Langschwert von oben her geführt, so musst du es danach wieder aufwärts heben. Hast du von der Seite her zugeschlagen, so ziehe das Schwert danach wieder seitwärts zurück. Alle diese Bewegungen werden stets mit abgewinkeltem Oberarm ausgeführt, denn kräftig zuzuschlagen gehört zum Führen des Langschwertes. Die von mir aufgestellten fünf Angriffstaktiken lehren dich, wenn du sie gut zu nutzen weißt, den richtigen Weg das Schwert zu führen und es mit Leichtigkeit zu schwingen. Dies musst du beständig üben. Die fünf Angriffstaktiken. Die erste Angriffstaktik. Hier nimmst du die mittlere Kampfhaltung ein. Du stehst dem Feind gegenüber, die Spitze deines Schwertes auf sein Gesicht gerichtet. Sobald er angreift, lenkst du sein Schwert nach rechts ab und presst das deine darauf. Oder du schlägst seine Klinge mit der stumpfen Seite deiner Schwertspitze nach unten und hältst den Gegner in dieser Position, bis er einen neuen Angriff unternimmt, bei dem du seinen Schwertarm von unten her triffst. Dies ist die erste Methode. Alle fünf Angriffstaktiken sind von dieser Art, nämlich dass man sie aus dem hier niedergeschriebenen allein nicht begreift. Sie müssen immer wieder mit dem Langschwert in der Hand geübt werden. Hast du sie aber geübt und beherrschst du meinen Weg des Langschwertes, so wirst du auch die Art, in der der Gegner angreift, sofort erkennen. Ich versichere dir, dass es außer den fünf Angriffstaktiken nach meiner Nietoschule keine anderen gibt. Die zweite Angriffstaktik. Hier nimmst du die obere Kampfhaltung ein und schlägst im gleichen Augenblick zu wie der Gegner. Sollte er ausweichen, so halte dein Schwert in der erreichten Position und triff ihn bei einem neuerlichen Angriff von unten herauf. Das kann sich wiederholen. Bei dieser, der zweiten Angriffstaktik, kommt es zu mehrfachem Wechsel im Rhythmus und der inneren Haltung. Doch durch gehörige Übung wirst du die fünf Angriffstaktiken meiner Schule begreifen und jeden Sieg erringen. Die dritte Angriffstaktik. Hier nimmst du die untere Kampfhaltung ein, bereit von unten her auszuholen. Sobald der Gegner angreift, führst du einen Hieb gegen die Unterseite seiner Hand. Dabei könnte er seinerseits versuchen, dir das Schwert aus der Hand zu schlagen. Dann ziehe rasch von unten herauf und triff ihn quer in beide Arme. Es ist diese Methode, mit der man aus der unteren Stellung heraus den Gegner im Augenblick seines Angriffes schlägt. Sie wird dir sowohl als Anfänger als auch später, wenn du geübt bist, häufig begegnen. Für die Haltung des Langschwerts, dabei ist praktische Übung vonnöten. Die vierte Angriffstaktik. Hier nimmst du die linksseitige Kampfhaltung ein. Sobald der Gegner angreift, führst du einen Hieb von unten nach seinen Händen. Versucht er währenddessen, dein Schwert herunterzuschlagen, so pariere seinen Hieb und triff ihn von oben quer über seine Schulter. Das ist die Art, das Langschwert zu benutzen und zugleich die Methode, den Gegner durch Parieren seines Angriffs zu besiegen. Das solltest du gut beherzigen. Die fünfte Angriffstaktik. Hier nimmst du die rechtsseitige Kampfhaltung ein, hältst aber das Langschwert quer an deiner rechten Seite. In Antwort auf den Angriff des Gegners ziehst du dein Schwert schräg aufwärts in die obere Position und schlägst von dort her senkrecht auf ihn ein. Auch diese Methode ist unentbehrlich, um den Weg des Langschwerts zu begreifen. Beherrschst du sie, so wirst du imstande sein, das Langschwert mit der größten Freiheit zu schwingen. Ich kann die fünf Angriffstaktiken hier nicht genauer beschreiben. Zunächst gewöhne dich daran, sie regelmäßig anzuwenden. Auf diese Weise wirst du dir die Grundkenntnisse der in meiner Schule gelehrten Schwertführung erwerben, wirst ihren Rhythmus begreifen und die Schwertführung des Gegners beurteilen lernen. Und hältst du dich dann im Gefecht daran, durchschaust du die Absichten des Gegners, seinen wechselnden Rhythmus, so kann es gar nicht anders sein, als dass du siegst. Das bedenke mit Sorgfalt. Die Haltung der Nichthaltung. Diese Lehre besagt, dass im Grunde keine Notwendigkeit dafür besteht, das Langschwert in einer bestimmten Position in Bereitschaft zu halten. Zwar gibt es die 5 Positionen des Langschwertes, aber hierbei ist es egal, ob man sie einnimmt oder nicht. Wie immer man das Langschwert fasst, man hält es entsprechend dem Bezug zum Gegner, entsprechend dem Ort und den Umständen, aber immer so, dass man den Gegner niederschlagen kann. Nimmst du zum Beispiel die obere Kampfhaltung ein, wirst du das Schwert gelegentlich etwas tiefer halten und es wird daraus die mittlere Kampfhaltung. Oder von der mittleren hebst du es ein wenig an bis zur oberen Position oder du veränderst ähnlich die untere Kampfhaltung zur mittleren, so wie es die Lage erfordert. Auch im Falle der seitlichen Kampfhaltung wirst du je nach der Lage etwas auf die Mitte zu einschwenken, sodass es eher eine mittlere oder eine untere Kampfhaltung wird. In diesen Fällen spricht man von der Haltung der Nichthaltung. So oder so. Hauptziel, wenn du das Schwert ergreifst, muss es sein, den Gegner niederzuschlagen, auf welche Weise auch immer. Ob du das Schwert des angreifenden Gegners nun parierst, zurückschlägst oder aufhältst, dies alles muss Vorbereitung sein, ihn schließlich niederzuschlagen. Es ist wichtig, sich dessen ständig bewusst zu sein. Denkst du nur ans Parieren, Zurückschlagen oder Aufhalten des Gegners, wirst du nicht in die Lage kommen, ihn wirklich zu treffen. Du musst völlig ausgefüllt sein von dem Gedanken. Dies alles dient nur dazu, ihn niederzuschlagen, ihn zu besiegen. Das ist das Entscheidende. Behalte es immer im Auge. Angewandt auf die große Schlacht entspricht die Kampfhaltung der sogenannten Schlachtordnung. Auch sie hat nur den Zweck, in der Schlacht den Sieg davonzutragen. Sich darüber hinaus auf feste Form einzulassen, das ist, und das musst du dir merken, nicht gut. Den Gegner niederschlagen in einem Takt. Unter den verschiedenen Rhythmusarten zum Niederschlagen des Gegners gibt es den sogenannten Ein-Takt-Hieb. Habt ihr, du und dein Gegner, euch einander bis auf die Entfernung genähert, dass ihr euch mit dem Schwert erreichen könnt und du erkennst, dass der Gegner noch unentschlossen ist, so ziehe ohne äußere und innere Erregung deine Klinge und schlage zu mit einem Streich, solange der Gegner noch überlegt, ob er sich zurückziehen, ausweichen oder angreifen soll. Ihn im selben Moment auch schon niederzuschlagen, das nennt man den Ein-Takt-Hieb. Ihn musst du üben, ihn musst du beherrschen lernen und ihn mit größter Schnelligkeit sofort anwenden. Der Doppelhüftentakt. Hat sich dein Gegner, weil du zum Angriff übergehst, rasch zurückgezogen, so unternimm zunächst nur einen Scheinangriff, um erst dann, wenn er sich nach vorübergehender Anspannung wieder lockert, sofort und unaufhaltsam zuzuschlagen. Das nennt man den Doppelhüftentakt. Alleine nach diesem Buch wirst du einen solchen Hieb noch nicht ausführen können, aber bei einiger Anleitung solltest du ihn bald begreifen. Der Hieb ohne Vorstellung, ohne Gedanken. Wenn du, während der Gegner seinen Hieb noch vorbereitet, selber zum Angriff entschlossen bist, lässt du deinen Körper, deinen Geist zum Schlagenden werden und deine Hand wird sich auf die natürlichste Weise beschleunigen und den Gegner treffen. Das ist der Hieb ohne Vorstellung, ohne Gedanken und eine außerordentlich wichtige Methode, der man häufig begegnet. Du musst hart üben, bis du sie beherrschst. Der Hieb des fließenden Wassers. Der Hieb des fließenden Wassers wird angewendet, wenn man mit dem Gegner auf gleich und gleich steht. Sobald er versucht, sich rasch zurückzuziehen, auszuweichen oder beiseite zu springen, folgst du ihm mit gesammeltem Körper und gesammeltem Geist und lässt dein Schwert wie aus einem Stau heraus langsam, aber mit größter Wucht auf den Gegner niedersausen. Wenn du das lernst, kannst du ihn mit Sicherheit leicht bezwingen. Es kommt darauf an, dass du Gewandtheit und Stärke des Gegners richtig einschätzt. Der umlaufende Hieb. Wenn du angreifst und der Gegner seinerseits versucht, dich durch Vor- und Zurückspringen zu attackieren, so triff mit einem Hieb seinen Kopf, seine Arme und seine Beine. Es ist dies eine Schwerttechnik, mit der du den Gegner in einer einzigen Bewegung an allen Stellen triffst. Deshalb spricht man vom umlaufenden Hieb. Du musst diesen Hieb gründlich üben, denn er wird oft angewendet. Wirklich begreifen wirst du ihn erst im Gefecht. Der Steinfunkenhieb. Bei diesem Hieb musst du, nachdem deine Klinge auf die des Gegners getroffen ist, blitzschnell und ohne dein Schwert anzuheben, mit der äußersten Kraft weiter zuschlagen. Das bedeutet, dass du dazu in den Beinen, im Rumpf und in den Armen gleichermaßen kräftig sein musst, um diesen Hieb rasch auszuführen. Übe ihn gut, und zwar immer mehrfach hintereinander. Der rotes Herbstlaubhieb. Der rotes Herbstlaubhieb bedeutet, dem Gegner das Schwert zunächst aus der Hand zu schlagen. Steht der Gegner vor dir, das Langschwert bereit, um zuzuschlagen, zu treffen oder zu parieren, so schlägst du entweder mit dem Steinfunkenhieb oder mit dem Hieb ohne Vorstellung, ohne Gedanken, mit aller Kraft auf seine Klinge und drückst deren Spitze mit solcher Zähigkeit nach unten, dass der Gegner nicht anders kann, als sein Schwert fallen zu lassen. Je besser du diesen Hieb übst, desto leichter wirst du dem Gegner das Schwert aus der Hand schlagen können. Der in das Langschwert verwandelte Körper oder auch das in den Körper verwandelte Langschwert. Normalerweise bewegt man gleichzeitig Körper und Schwert, um den Gegner niederzuschlagen. Je nach Haltung des angreifenden Gegners kannst du jedoch auch zunächst mit dem Körper auf den Gegner eindringen und danach mit dem Schwert. Steht er unbeweglich da, so kannst du zunächst mit dem Langschwert zuschlagen. Grundsätzlich aber solltest du zuerst mit dem Körper und dann mit dem Schwert angreifen. Das musst du genau beachten, damit du diese Methode beherrschen lernst. Hieb und Streich. Hieb und Streich sind zwei verschiedene Dinge. Den Hieb, gleich welcher Art, führt man mit voller Entschlossenheit und in der Absicht, zu einer Entscheidung zu kommen. Der Streich hingegen ist nur wie ein zufälliges Treffen des Gegners. Und legst du auch so viel Kraft hinein, dass der Gegner dadurch tot umfällt. Es war doch nur ein Streich. Beim Hieb dagegen bist du innerlich dazu entschlossen. Das musst du gut durchdenken. Hat ein Streich die Arme oder Beine des Gegners getroffen, so bedeutet das im Hinblick darauf, dass du den entscheidenden Hieb noch zu führen hast, nicht mehr als ein bloßes Berühren. Bei guter Übung wirst du den Unterschied erkennen. Bemühe dich darum. Die Haltung des chinesischen Affen. Die Haltung nach Art des chinesischen Affen ist eine Kampfstellung, bei der man die Arme angelegt lässt. Man geht, ohne die Arme auch nur im geringsten auszustrecken, auf den Gegner zu, und bevor dieser zuschlagen kann, ist man an ihm. Normalerweise ist man, wenn man daran denkt, die Arme auszustrecken, noch weit voneinander entfernt. Lasse diese Vorstellung fallen und stürze mit geschlossenem Körper auf den Gegner zu. Seid ihr euch bereits auf Reichweite nahe gekommen, ist es umso leichter, auf diese Weise an ihn heranzukommen. Das musst du oft versuchen. Die Lack- und Kleistertechnik. Bei dieser Lack- und Kleistertechnik kommt es darauf an, am Gegner zu kleben und sich nicht von ihm zu trennen. Wenn du an den Gegner herankommst, bleibe mit Kopf, Rumpf und Beinen eng an ihm. Die meisten neigen dazu, sich entweder mit dem Kopf oder mit den Beinen an den anderen heranzuarbeiten, den Rumpf aber lassen sie nachhängen. Du solltest so nah wie möglich am Gegner sein, damit keine Lücke zwischen euren beiden Körpern ist. Bedenke das sorgsam. Die lange Bambus-Methode. Die Methode des langen Bambus meint, du sollst, wenn du bei irgendeiner Gelegenheit an den Gegner herangekommen bist, deinen Körper nicht krümmen, sondern dich so strecken in Beinen, Hüften und Hals, dass ihr euch von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Mehr noch, du musst dich so aufrecken, dass du sicher bist, dass du ihn besiegen wirst. Dann schlage zu. Das rate ich dir zu lernen. Mit Zähigkeit Klinge auf Klinge. Wenn der Gegner gleichzeitig mit dir angreift und er dein Langschwert pariert, so presse deine Klinge mit Zähigkeit gegen die seine, indem du dein Körpergewicht hineinlegst. Mit dieser Technik der Zähigkeit soll ein leichtes Trennen der Klingen verhindert werden, weshalb du nicht allzu kräftig drücken darfst. Ist es dann soweit, dass du aus dieser Position auf den Gegner eindringen kannst, darfst du den Druck nur ganz allmählich vergrößern. Zwischen Zähigkeit und gegenseitiger Verstrickung besteht ein Unterschied. Zähigkeit heißt Stärke, sich verstricken zu lassen ist Schwäche. Dessen musst du dir bewusst sein. Der Körperstoß. Der Körperstoß bedeutet, du springst den Gegner von vorn an und rammst ihn mit deinem Körper. Du drehst dein Gesicht ein wenig zur Seite, schiebst die Schulter vor und stößt sie in seine Brust. Dazu gehört, dass du mit größtmöglicher Kraft und in einem Rhythmus mit deinem Atem losspringst wie fortgeschnellt. Wenn du diese Technik eines solchen Anspruchs beherrschst, wirst du genügend Wucht haben, um den Gegner 10 bis 20 Fuß weit zu schleudern. Es kann sogar vorkommen, dass du so heftig auf ihn triffst, dass er tot umfällt. Übe das gut. Drei Techniken der Abwehr. Es gibt drei Techniken der Abwehr. Nach der ersten wehrst du, wenn der Gegner auf dich eindringt, dessen Hieb mit dem Langschwert ab, indem du auf seine Augen zielst und dabei sein Schwert nach außen auf deine rechte Seite schlägst. Die zweite heißt die stehende Abwehr. Dabei schlägst du das Schwert des angreifenden Gegners in Richtung seines rechten Auges und versuchst ihm deine Klinge in den Hals zu stoßen. Nach der dritten stößt du, wenn der Gegner angreift und hast du dein Kurzschwert bereit, dieses mit der linken Hand nach seinem Gesicht, ohne dich weiter um die Abwehr seines Langschwerts zu kümmern. Dies sind die drei Techniken der Abwehr. Denke stets daran, dass du deine linke Hand auch zu einer Faust ballen und damit deinem Gegner ins Gesicht schlagen kannst. Um all dies zu lernen, musst du gut üben. Der Stich ins Gesicht. Ins Gesicht stechen, das heißt, wenn ihr, also du und der Gegner mit dem Langschwert auf gleich und gleich steht, solltest du unablässig versuchen, mit der Klinge auf sein Gesicht zu zielen. Auf diese Weise wirst du ihn dazu veranlassen, dass er Gesicht und Körper zur Seite wendet. Und tut er das, dann hast du verschiedene Möglichkeiten, ihn zu bezwingen. Das musst du einplanen. Immer im Gefecht, wenn der Gegner seinen Körper abwendet, hast du ihn bereits so gut wie besiegt. Das darfst du also nicht vergessen, nach seinem Gesicht zu stechen. Vervollkommne diese vorteilhafte Technik durch stete Übung. Der Stich nach dem Herzen. Der Stich nach dem Herzen bedeutet die Möglichkeit, den Gegner auch dann anzugreifen, wenn du im Gefecht sonst auf keine Weise weder von oben noch von unten noch von den Seiten her an ihn herankommst. Es ist dies die Technik, das Langschwert des angreifenden Gegners dadurch abzulenken, dass du ihm den Rücken deiner senkrecht gehaltenen Klinge zukehrst und ihm ihre Spitze durch einen sicheren Zug von unten herauf in die Brust bohrst. Diese Technik ist vor allem dann angebracht, wenn man erschöpft ist oder aus einem anderen Grund keinen Schlag mit dem Langschwert führen kann. Deshalb solltest du sie gut beherrschen, um sie anwenden zu können. Die Beschimpfung. Wenn du angreifen und den Gegner in die Enge drängen willst, dieser aber seinerseits angreift, so hebe dein Schwert von unten her und schlage auf ihn ein. Im raschen Rhythmus reißt du das Schwert hoch und schreist, hey, schlägst zu und schreist, ho. Dergleichen begegnet man in Gefechten häufig. Hey, ho, ist gleichzeitig mit dem auf den Gegner zielenden Hochheben der Schwertspitze oder dann herauszuschreien, wenn das Schwert oben ist. Das musst du durch wiederholte Übung lernen. Die Aufpralltechnik. Bei der Aufpralltechnik musst du, wenn im Gefecht beide Schwerter klirrend gegeneinander schlagen, dem auf dich eindringenden Gegner beim Aufprallen deines Schwertes auf das seine gleich einen Gegenschlag versetzen. Dabei geht es nicht einfach um ein starkes Aufprallen oder Parieren. Vielmehr musst du genau in der Erwiderung des gegnerischen Angriffs den Aufprall führen, um den Gegner dann im unmittelbaren Anschluss an einen Aufprall niederzuschlagen. Wichtig ist, dass du dir durch das Aufprallen zunächst einen Vorteil verschaffst und schließlich unter Ausnutzung dieses Vorteils endgültig zuschlägst. Bist du in deinem Aufprallrhythmus geschickt genug, kann der Gegner noch so kräftig zuschlagen, denn deine Schwertspitze wird dann, trotz des Aufpralls, nicht herunterzubiegen sein. Das übe gut, um es zu begreifen. Der Kampf gegen mehrere. Hier geht es um die Technik, die du anwenden musst, wenn du allein gegen viele Gegner kämpfst. Ziehe sowohl das Lang- als auch das Kurzschwert und nimm eine Kampfhaltung ein, in der du beide Schwerter weit von rechts nach links und von links nach rechts schwingst. Der Zweck ist, die Gegner, auch wenn sie von allen Seiten auf dich eindringen, in eine Richtung davon zu jagen. Greifen sie an, so beobachte die Situation genau und fechte zunächst gegen den, der dich zuerst angreift. Achte, indem du deine Augen offen hältst, auf den Rhythmus, in dem deine Gegner angreifen, und benutze in blitzschnellem Wechsel dein rechtes und dein linkes Schwert. Hast du eine niedergeschlagen, so darfst du in deiner Stellung nicht verharren, sondern du musst sofort wieder die nach beiden Seiten bereite Kampfhaltung einnehmen. Dringe kraftvoll auf die Gegner ein, wo immer sie angreifen, näher kommen und vernichte so eine nach dem anderen. Eine in jeder Situation richtige Technik ist es, die Gegner so zu treiben, dass sie aufgereiht sind wie Fische auf einer Schnur. Hast du sie soweit, schlage sie nacheinander nieder, ohne ihnen Raum zur Bewegung zu lassen. Vom Nutzen des Kampfes. Es gibt einen Nutzen des Kampfes, nämlich den, dass man dadurch die Kunst erlernt, mit dem Langschwert den Sieg zu erringen. Aber darüber in allen Einzelheiten zu schreiben, ist unmöglich. Du musst dich unermüdlich darin üben, denn nur so wirst du den Weg des Sieges begreifen. Der wahre Geist des Heyo offenbart sich darin, wie einer das Langschwert benutzt. Das lernt man nur in der mündlichen Überlieferung. Mit einem einzigen Hieb. Mit der Technik des einzigen Hiebs wirst du mit Sicherheit den Sieg erringen. Aber dafür musst du das Heyo eingehend erlernt haben, denn sonst begreifst du es nicht. Nur durch stetes Üben wirst du dahin kommen, dass du diese Technik wie völlig natürlich anwendest und also siegst, wie es dir beliebt. Mögest du in deinen Anstrengungen nie nachlassen. Die unmittelbare Tradition. Unmittelbare Tradition bedeutet die Art, in der der Weg der Nito-Schule als der wahre Weg des Kriegers verbreitet wird. Übe ihn beständig. Es ist wichtig, dass du dir diesen Weg der Schwertkunst körperlich zu eigen machst. Dazu gehört die mündliche Überlieferung. Epilog zum Buch des Wassers. In diesem Buch sind die Grundzüge meiner Schule des Schwertkampfes niedergelegt. Um in der richtigen Weise das Langschwert zu führen und um damit im Kampf den Gegner zu bezwingen, musst du zuerst die 5 Angriffstaktiken und die 5 Kampfstellungen erlernen. Du musst die Technik des Langschwertes üben und darin körperlich frei und sicher werden. Du musst deine Urteilskraft und dein Verständnis für Rhythmus entwickeln, das Langschwert auf natürliche Weise handhaben und Rumpf und Beine frei bewegen können, wie du es brauchst. Ob du einen oder zwei Mann besiegst, du wirst begreifen, welche Technik gut ist und welche nicht. Studiere den Inhalt dieses Buches Abschnitt für Abschnitt und durch Kämpfe mit Gegnern wirst du nach und nach die Grundsätze des Weges erkennen lernen. Sorgsam überdenke und mit geduldigem Geist nimm den Sinn all dessen, was hier geschrieben steht, in dir auf und hebe von Zeit zu Zeit deine Hand zum Kampf. Der 1000-Meilen-Weg beginnt mit einem einzigen Schritt. Den Weg des Kriegers zu gehen, ist der Beruf des Samurais. Dies wisse und verliere nicht den Mut. Heute wirst du dein gestriges Selbst besiegen, morgen diejenigen, die dir unterlegen sind. Danach, um tüchtigere Männer zu schlagen, übe nach diesem Buch, ohne dein Herz auf Seitenpfade abweichen zu lassen. Wen immer du besiegst, wenn dieser Sieg nicht auf dem beruht, was du gelernt hast, ist es kein wahrer Sieg. Beherrschst du aber den hier beschriebenen Weg des Sieges, so wirst du als Einzelner imstande sein, auch Dutzende von Männern im Kampf zu überwinden. Was dir zu tun bleibt, ist, dass du dein Verständnis und dein Wissen um die Schwertkunst sowohl in der großen Schlacht als auch im Zweikampf weiter vervollkommnest. Am 12. Tag des 5. Monats im 2. Jahr der Ära Shōhō, 1645. Für Teraro Maganojo Shinmen Musashi. Das Buch der 5 Ringe von Musashi Miyamoto. 3. Buch. Das Buch des Feuers. Nach der Lehre meiner Nitō-Schule gleicht die Schlacht dem Feuer. Deshalb heißt dieses Kapitel das Buch des Feuers. Tatsächlich denken die Leute recht gering vom Nutzen der wahren Kampfkunst. Die einen üben mit den Fingerspitzen oder wissen gerade nur 3 bis 5 Zoll des Handgelenks zu bewegen. Andere, den Fächer in der Hand, messen den Kampf an der Schnelligkeit oder der Trägheit des Unterarms. Wieder andere üben Arm- oder Beinbewegungen mit dem Bambusschwert und sind eifrig bemüht, einen vorteilhaften Platz zu erlangen und sich nicht vom Gegner überholen zu lassen. In meiner Schwertkunst geht es darum, dass einer in jedem Kampf sein Schicksal herausfordert, dass er das Prinzip von Leben und Tod begreift, dass er um das Grundwesen des Schwertes weiß, dass er beurteilen kann, ob der angreifende Gegner ein starkes oder ein schwaches Schwert führt, dass er die Techniken des Gebrauchs des Schwertes kennt und weiß, wie man dem Gegner das Schwert wegschlägt, dass er willens ist, zu üben. Demgegenüber sind jene Fingerfertigkeiten unerheblich. Vor allem in der Schlacht, wenn man volle Rüstung trägt, ist es nicht zu erwarten, dass die Kleintechniken von Nutzen sind. Dies bedenke gut. Natürlich ist es unmöglich, für eine gewöhnliche Übung 1000 oder 10.000 Mann zusammenzubringen, um mit ihnen die Schlacht zu erproben. Doch auch wenn du allein mit dem Langschwert übst, bist du imstande, die von den Gegnern bei diesen oder jenen Gelegenheiten benutzten Listen, ihre Stärken und Schwächen und ihre Methoden zu erkennen. Mit der Kraft des Heyo wirst du sie alle überwinden und schließlich ein Meister dieses Weges werden. Wer aber in dieser weiten Welt die Wahrheit und das Wesen der Nietenschule anderen beibringen will, der braucht dazu selber die Entschlossenheit zum Äußersten und übe von früh bis spät, um sich in dieser Kunst zu vervollkommnen. Denn nur danach wird er frei und natürlich handeln können, wird er eine außerordentliche Stärke aufweisen und über Wunderkräfte verfügen. Das ist die richtige Weise, die Grundsätze des Kampfes zu verwirklichen. Die Umstände des Kampfplatzes. Wichtig ist, dass du prüfst, wie die örtlichen Umstände beschaffen sind. Zum Beispiel solltest du immer so stehen, dass du, wenn du die Kampfstellung einnimmst, die Sonne im Rücken hast. Wo das nicht möglich ist, stelle dich wenigstens so, dass sie dich von rechts bescheint. Auch in Innenräumen gilt, das Licht muss immer hinter oder rechts von dir einfallen. Ferner vergewissere dich, dass du rückwärts von nichts behindert wirst und nach links den Raum hast, während du auf deiner rechten Seite nur Platz brauchst für deine Kampfhaltung. Nachts, damit du den Gegner siehst, solltest du eine ebensolche Stellung einnehmen, also das Feuer hinter oder das Licht rechts von dir haben. Um von oben auf den Gegner herabzusehen, musst du versuchen, wenigstens etwas höher zu stehen als er. Denke da an den erhöhten Kamisa. Wenn der Kampf beginnt, kommt es darauf an, dass du den Gegner von dir aus gesehen nach links treibst. Treibe ihn so in die Enge, dass er rückwärts nicht entkommen kann. Ist er auf diese Weise in Schwierigkeiten geraten, so treibe ihn unnachgiebig weiter in die Falle. In Innenräumen jage ihn gegen Schwellen, Türstöcke, Schiebetüren, gegen die Veranda oder gegen einen Pfeiler. Auch hier darf er sich nicht umschauen können. Wichtig ist, dass du den Gegner immer an solche Stellen treibst, wo er schlecht sicheren Fuß fassen kann, wo er durch dieses oder jenes, das neben ihm steht, in seinen Bewegungen behindert ist. Für dich selber aber musst du aus all dem einen Vorteil machen, der dir, was den Kampfplatz betrifft, die Überlegenheit sichert. Bedenke das und übe es fleißig. Die drei Methoden, um die Führung an sich zu reißen. Die erste Methode: dem Gegner mit dem Angriff zuvorkommen. Man nennt sie Ken no Sen, Führung durch Eröffnung. Eine andere Methode: genau in dem Augenblick die Führung an sich zu reißen, wenn der Gegner angreift. Man nennt sie Taino-Sen, Führung durch Abwarten. Die dritte Methode: wenn beide gleichzeitig angreifen, dennoch die Führung an sich zu reißen. Man nennt sie Tai-Tai-Non-Sen, Führung bei Gleichstand. Außer diesen drei Methoden gibt es sonst keine Möglichkeit, um von Anfang an das Heft in die Hand zu bekommen. Hast du erst die Führung, ist dir der Sieg so gut wie sicher. Deshalb ist dies einer der wichtigsten Punkte der Schwertkunst. Man kann die Führung auf verschiedene Weisen an sich reißen. Welche Methode von Vorteil ist, ergibt sich je nach Fall und Umständen. Indem du die Absichten deines Gegners durchschaust, wirst du ihn mit der Weisheit deiner Kampfkunst überwinden. Das im Einzelnen zu beschreiben, ist freilich nicht möglich. Ken non sen, die erste Methode. Bist du zum Angriff entschlossen, so bewahre unverändert deine ruhige Haltung und schlage unvermittelt und blitzschnell zu. Oder du greifst äußerlich gesehen hart und rasch an, bleibst aber im Inneren von größter Gelassenheit. Eine wieder andere Möglichkeit besteht darin, sich unter höchster geistiger Anspannung und mit erheblich beschleunigten Schritten dem Gegner zu nähern, um ihn augenblicklich anzugreifen und so zu überwältigen. Du unternimmst deinen Angriff und siegst mit einem völlig losgelösten, freiem Herzen, dabei in jedem Augenblick entschlossen, den Gegner mit der tief in dir steckenden Stärke zu zerbrechen. All dies sind Ken-no-Sen-Methoden. Tai-non-Sen, die zweite Methode. Wenn der Gegner zuerst angreift, versuchst, kannst du bei richtigem Verhalten dennoch die Führung an dich reißen. Er dringt auf dich ein, doch du bleibst unbekümmert und gibst dir den Anschein der Schwäche. Er erreicht dich und du tust einen großen Sprung, wie wenn du ausweichen wolltest. Tatsächlich jedoch wartest du nur darauf, dass sich der Gegner eine Blöße gibt. In diesem Augenblick fährst du auf ihn los mit einem gewaltigen Hieb. Der Sieg ist dir gewiss. Das ist eine Möglichkeit. Oder, wenn der Gegner dich angreift, erwidere die Attacke, aber stärker als er, sodass er aus dem Rhythmus gerät. Dies nutzt du aus und du siegst. Soweit das Tainon-Sen. Tai-Tai-Non-Sen, die dritte Methode. Auch wenn ihr gleichzeitig aufeinander prallt, kannst du doch die Führung an dich reißen. Unternimmt der Gegner einen überaus raschen Angriff, so erwiderst du ruhig, aber kräftig. Sobald er heran ist, gehst du in einen Zustand der Entschlossenheit über und zielst mit einem plötzlichen Hieb auf die Stelle, an der er zu erschlaffen beginnt. So überwindest du ihn. Falls der Gegner ruhig und langsam angreift, passt du dich wie mit schwebendem Körper seinen Bewegungen an, beschleunigst allmählich und so wie er an dich herankommt, beobachtest du seinen Zustand genau, um dann kräftig zuzuschlagen und zu siegen. Das ist die Tai-Tai-Nonsen-Methode. All diese Dinge können mit Worten nicht bis in alle Einzelheiten erklärt werden. Ich möchte, dass du genau studierst, was hier geschrieben steht. Diese dreifache Art, die Führung an sich zu reißen, musst du daraufhin gründlich prüfen, wann und unter welchen Umständen du welche Methode zu deinem Nutzen anwenden kannst. Es ist nicht immer nötig, dass du zuerst angreifst, aber selbst wenn du es tust, kommt es darauf an, diesen Angriff in einem Sinne auszuführen. Hast du deinem Gegner die Führung entrissen, wirst du ihn auf jeden Fall durch die Weisheit des Heyo überwinden. Deshalb musst du tüchtig üben. Auf das Kissen drücken. Auf das Kissen drücken bedeutet so viel wie jemanden den Kopf nicht heben lassen. Beim Kämpfen ist es nie gut, wenn man sich vom Gegner lenken lässt und dadurch ins Hintertreffen gerät. Das Ziel muss immer und unter allen Umständen sein, den Gegner so zu lenken, wie man selbst es will. Natürlich wird auch der Gegner das Gleiche versuchen, aber er kann nicht zum Zuge kommen, wenn du dies nicht zulässt. Bei dieser Taktik musst du sein Schwert abfangen, wenn er es gerade zum Schlag hebt, musst sein Schwert nach unten lenken, wenn er gerade zustoßen will, musst ihn abschütteln, wenn er sich gerade an dich klammern will. Das nennt man auf das Kissen drücken. Es ist das Wesen meiner Kampfkunst, dass du lernst, am Gegner vor dir auch das kleinste Anzeichen dessen wahrzunehmen, was er beabsichtigt, dass du es erkennst, solange es noch nicht ausgeführt ist. Du musst zu solcher Fertigkeit gelangen, dass du eine jede seiner Unternehmungen sofort abblocken kannst. Seinen Hieb, seinen Sprung, seinen Hieb. Und zwar noch bevor der Angriff über das A, der Sprung über das S, der Hieb über das H hinweg gelangen kann. Ein wichtiger Grundsatz der Kampfkunst ist es, die wirkungsvollen Aktionen des Gegners zu verhindern, die wirkungslosen aber zuzulassen. Dennoch brächte es dich nur ins Hintertreffen, wenn du nur daran dächtest, den Gegner niederzudrücken. Handle vielmehr so, wie es dem wahren Weg des Kriegers entspricht. Wenn du vereitelst, was der Gegner tut, wenn du das, was er plant, zur Wirkungslosigkeit verdammst, so tust du dies nur, um ihn dann mit deinem Willen zu lenken. So wirst du ein Meister der Kampfkunst. In diesem Sinne übe das auf das Kissen drücken. Das Hinübersetzen. Hinübersetzen bedeutet zum Beispiel, über eine Furt von einem zum anderen Ufer zu gelangen. Es kann aber auch heißen, 50 Meilen offener See zu überqueren. Mir scheint, in jedem Menschenleben gibt es oft Situationen, die damit vergleichbar sind. Für eine solche Schiffreise muss man zunächst die Überfahrtstellen sehr genau kennen und man muss Bescheid wissen über die Leistungsfähigkeit des Schiffes. Ferner erkundigt man sich, ob der Tag günstig ist oder nicht. Sind alle Umstände geklärt, so setzt man die Segel und läuft aus, mit oder ohne Begleitung anderer Schiffe. Nun passt man sich den jeweiligen Verhältnissen an. Man segelt entweder vor dem Wind oder man lässt sich vom Rückenwind treiben. Steht dem Wind entgegen, so gilt es, und dazu muss man von Anfang an entschlossen sein, einige Meilen die Ruder zu betätigen, um den auf der anderen Seite liegenden Hafen zu erreichen. Im menschlichen Leben kommt es oft darauf an, dass man auf solche Weise entschlossen ist, Schwierigkeiten unter Einsatz der ganzen Kraft zu überwinden. In der Schwertkunst, im Kampf geht es gleichermaßen um ein Hinübersetzen. Indem man den Rang des Gegners und seine eigenen Fähigkeiten richtig erkennt, wird man wie ein guter Kapitän die Schwierigkeiten der Überfahrt mit den Mitteln des Heyo überwinden. Hast du die Überfahrt geschafft, so kannst du hinsichtlich alles Weitere beruhigt sein. Denn nun ist es möglich, den Gegner in eine Position der Schwäche zu drängen und die Führung an dich zu reißen. In vielen Fällen ist bereits damit dein Sieg gesichert. Da ein solches Hinübersetzen sowohl in einer großen Schlacht als auch im Einzelkampf entscheidende Bedeutung hat, solltest du dies wohl studieren. Das Erkennen der Lage. Die Lage zu erkennen heißt, bezogen auf die Schlacht den Gegner daraufhin zu beurteilen, ob er noch im Vollbesitz seiner Kräfte ist oder ob er bereits wankt. Es bedeutet, den Kampfgeist seiner Truppen und die von ihm eingenommenen Positionen abzuschätzen und sich auf diese Weise ein klares Bild von seinem Zustand zu verschaffen, um dann die eigenen Truppen entsprechend in Bewegung zu setzen. Durch die Anwendung dieser Strategie gebietest du über den Sieg, denn du kämpfst mit der Voraussicht des Kommenden. Auch beim Einzelkampf, nachdem du herausgefunden hast, welcher Schule dein Gegner angehört, welche Qualitäten er besitzt und wo seine Stärken und Schwächen liegen, musst du genau im Gegensatz zu den gegnerischen Fähigkeiten vorgehen, musst seinen Rhythmus, sein Tempo ausnutzen und Mal für Mal von deiner Seite aus den Fortgang des Kampfes bestimmen. Schon dadurch, dass du die Lage vorausschauend beurteilen kannst, gewinnst du die notwendige Überlegenheit. Versuche, das Wesen des Heyo zu erfassen und du wirst, was der Gegner plant, richtig einschätzen, sodass du viele Mittel hast, ihn zu besiegen. Das bedenke sorgfältig. Das Schwert niedertreten. Die Methode, das Schwert niederzutreten, wird in der Kampfkunst häufig angewandt. Wenn der Gegner eine große Schlacht damit beginnt, dass er Bogen und Gewehrschützen einsetzt, wird er unmittelbar, nachdem sie geschossen haben, zum Angriff übergehen. Würden wir also erst jetzt die Bogen spannen und die Musketen stopfen, kämen wir zum Gegenangriff zu spät. In diesem Fall ist es besser, wenn wir sofort angreifen, und zwar noch während der Gegner mit Bogen und Gewehren schießt. Denn wenn wir sofort angreifen, wird er außerstande sein, uns mit seinen Pfeilen und Kugeln wirkungsvoll zu treffen. Es kommt darauf an, das Vorhaben des Gegners nicht mit Gleichem zu beantworten, sondern seinen Angriff niederzutreten und so zu siegen. Auch im Kampf Mann gegen Mann führst du die Entscheidung nicht dadurch herbei, dass du das schon auf dich herniedersausende Langschwert deines Gegners mit deiner Klinge klirrend abschlägst. Du musst vielmehr in der Absicht, ihn buchstäblich mit den Füßen niederzutreten, bereits dann angreifen, wenn er erst zum Angriff ansetzt, und zwar so, dass er zu keinem zweiten Hieb mehr fähig ist. Natürlich bedeutet dieses Niedertreten nicht nur ein Niedertreten mit den Füßen. Mit deinem Körper und deinem Geist und allerdings sehr wohl auch mit deinem Langschwert tritt ihn nieder und er wird sein Vorhaben nicht wiederholen können. Mit anderen Worten, es geht darum, ihm in jeder Hinsicht zuvorzukommen. Und bist du einmal am Gegner, so braucht es weiter kein Anrennen. Bleibe nur fest an ihm. Dies musst du gründlich studieren. Das Erkennen des Zusammenbruchs. Alles kann zusammenbrechen. Die Familie, der Leib, die Feinde können zusammenbrechen, und zwar dadurch, dass ihre Zeit gekommen ist und ihr Rhythmus in Unordnung gerät. In der Schlacht ist es wichtig, dass du erkennst, wenn sich der Gegner in seinem Rhythmus verwirrt, damit du ihn, ohne diesen Augenblick zu versäumen, in die Enge treibst. Hast du es versäumt, diesen Augenblick zu nutzen, so besteht die Gefahr, dass der Gegner zu seiner Ordnung wieder zurückfindet. Auch im Einzelkampf geschieht es, dass der Gegner gelegentlich aus dem Rhythmus kommt oder dass er vor dem Zusammenbruch steht. Entgeht dies deiner Aufmerksamkeit, so wird er sich wieder erholen und in seinen vorherigen Zustand zurückkehren, und damit ist die Entscheidung dann hinausgeschoben. Achte also auf die Anzeichen seines Zusammenbruchs und gehe auf sein Wiederaufkommen zu verhindern, dazwischenfahrend auf ihn los. Das heißt, nutze diese Bresche und schlage ihn mit einem einzigen kraftvollen Hieb nieder. Diese Art des Zuschlagens solltest du gut begreifen. Sich in den Gegner verwandeln. Sich in den Gegner verwandeln heißt, sich selbst in seine Lage zu versetzen und von seinem Standpunkt aus zu denken. Im Alltagsleben ist man zum Beispiel geneigt, einem Räuber, der sich in einem Haus eingeschlossen hat, für außerordentlich stark zu halten. Verwandeln wir uns jedoch einmal in diesen Gegner, so werden wir das Gefühl haben, die ganze Welt stünde gegen uns und es gebe keinen Ausweg mehr. Der Eingeschlossene ist der Fasan und der, der hineingeht, um ihn zu fangen, ist der Falke. Das muss dir klar sein. In der Schlacht neigen manche dazu, übervorsichtig zu sein, weil sie glauben, der Gegner sei stark. Verfügst du indes über gute Truppen und kennst die Strategie und die Techniken des Kampfes, wirst du den Gegner nach deinem Willen besiegen und hast keinen Grund zur Besorgnis. Im Einzelkampf musst du gleichfalls versuchen, dich in die Lage des Gegners zu versetzen. Denn wenn du dich nur beeindrucken lässt und denkst, er versteht sich aufs Kämpfen, er kennt die Prinzipien und ist mir in seiner Technik überlegen, so wirst du gewiss den Kürzeren ziehen. Das Freimachen der vier Hände. Das Freimachen der vier Hände ist dann anzuwenden, wenn ihr beide, du und dein Gegner, durch ein gleichgerichtetes Vorgehen so in eine gegenseitige Blockade geraten seid, dass es zu keiner Entscheidung kommen kann. In einem solchen Fall überlege, wie du unter Aufgabe deiner bisherigen Absichten und mit anderen Mitteln gewinnen kannst. Wenn es in einer Schlacht zu einer Situation kommt, in der alles gleich gegen gleich steht, wirst du zu keiner Entscheidung gelangen, sondern viele deiner Leute verlieren. Dann ist es am besten, du verzichtest auf deine bisherigen Absichten und wendest stattdessen Methoden an, die der Gegner nicht erwartet, und siegst auf diese Weise. Auch beim Kampf Mann gegen Mann musst du, sobald du bemerkst, dass es eine Vier-Hände-Situation gibt, deine Absichten ändern und, um den Sieg zu erringen, die Methoden anwenden, die nach deiner sorgfältigen Beobachtung des Gegners der Lage entsprechen. Versuche, dein Urteil hierüber zu schärfen. Den Schatten in Bewegung bringen. Den Schatten in Bewegung bringen musst du dann, wenn du die Absichten deines Gegners nicht zu durchschauen vermagst. Sobald du dir in der Schlacht über die Verhältnisse auf der gegnerischen Seite nicht klar bist, tust du so, als wolltest du mit Macht angreifen. Dadurch werden dir die Pläne deines Gegners deutlich werden. Hiernach ist es ein leichtes, durch die Anwendung der entsprechenden Mittel zu siegen, so auch im Einzelkampf. Kannst du, weil der Gegner sein Langschwert noch hinten oder seitwärts versteckt hält, nicht erkennen, wie er herauskommen will, brauchst du nur einen plötzlichen Ausfall gegen ihn zu unternehmen und er wird dir mit seinem Langschwert zeigen, welches seine Absichten sind. Diese Kenntnis ausnutzend ergreifst du die entsprechenden Gegenmaßnahmen und wirst mit Sicherheit siegen. Aber selbst wenn dir der Gegner so seine Absichten offenbart hat, darfst du keine Unachtsamkeit begehen, sonst verfehlst du den richtigen Rhythmus. Das musst du gut studieren. Den Schatten niederhalten. Den Schatten niederhalten ist die Taktik, die du dann anwendest, wenn du die Angriffspläne des Gegners durchschaust. Sobald der Gegner in der Schlacht zu einer bestimmten Taktik ansetzen will, führst du ihm nachdrücklich eine Gegenbewegung vor Augen, die diese seine Absichten vereiteln würde. Unter einem solchen Zwang wird er seine Taktik ändern. Hierauf kommst du ihm dadurch zuvor, dass du eine abermals neue Taktik ergreifst, mit der du ihn dann überraschst und besiegst. Auch im Einzelkampf kannst du einen noch so entscheidenden Plan des Gegners dadurch vereiteln, dass du ihm deinen Rhythmus aufzwingst, ihn darin festhältst und sobald du die Möglichkeit zum Sieg erkennst, ihm blitzschnell zuvorkommst. Das musst du gründlich üben. Beeinflussung durch Übertragung. Vieles ist auf andere übertragbar. Müdigkeit und Gehen können ansteckend wirken. Auch das Zeitgefühl ist übertragbar. Ist in einer großen Schlacht der Gegner erregt und versucht er, die Dinge rasch voranzutreiben, so gehe in keiner Weise darauf ein, sondern zeige ihm vielmehr eine sichtbar ruhige Haltung. Hierauf wird es der Gegner dir gleich tun und sein Kampfgeist wird erschlaffen. Sobald du nun spürst, dass sich die Stimmung solchermaßen auf ihn übertragen hat, greifst du ihn mit der größten Unbekümmertheit, aber rasch und kräftig an und bist so imstande, den Kampf für dich zu entscheiden. Auch im Einzelkampf zeige äußerlich und innerlich Gelassenheit. Nutze dann den Augenblick, in dem die Anspannung des Gegners nachlässt und sichere dir so einen raschen und kraftvollen Sieg. Man kann jemanden auch betrunken machen. Das heißt, man kann ihn langweilen, schwächen oder zu Unvorsicht reizen. Das alles übe gut. Den Gegner aus dem Gleichgewicht bringen. Es gibt vieles, was einen Menschen aus dem Gleichgewicht bringt. Zum Beispiel plötzliche Gefahr, Überraschungen, unvorhergesehene Schwierigkeiten. Denke einmal darüber nach. Besonders in der Schlacht ist es wichtig, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Greifst du ihn dort an, wo er es nicht vermutet, kannst du ihn überraschen, solange er noch unentschlossen ist, und so gewinnst du zu deinem Vorteil die Führung und erringst den Sieg. Oder beginne beim Kampf Mann gegen Mann absichtlich langsam, um dann plötzlich unter Ausnutzung der inneren Erschütterung deines Gegners und ohne ihm Zeit zu lassen zum Aufatmen, aus dem vorteilhaftesten Stand heraus den Sieg zu erringen. Das musst du gründlich erproben. Den Gegner erschrecken. Man erschreckt über vieles, vor allem über das, was unerwartet geschieht. In der Schlacht ist der Gegner nicht allein durch das zu erschrecken, was er mit seinen eigenen Augen sieht. Ebenso kannst du ihn erschrecken durch Kampfgeschrei oder durch Waffengeklirr oder auch dadurch, dass du ihm deine kleine Truppe als größer erscheinen lässt oder ihn von der Flanke her angreifst und was dergleichen Methoden mehr sind. Dann gehe auf den erschreckten Rhythmus des Gegners ein, ziehe deinen Vorteil daraus und sichere dir den Sieg. Kämpfst du Mann gegen Mann, kannst du den Gegner mit deinem Körper, mit deinem Langschwert, mit deiner Stimme, mit einem plötzlichen, von ihm nicht erwarteten Angriff erschrecken. Das solltest du sehr gründlich durchdenken, mit dem Gegner verschmelzen. Wenn du mit dem Gegner dicht aneinander gerätst, mit ihm ringst und merkst, dass so keine Entscheidung möglich ist, musst du mit ihm verschmelzen, musst du eins werden mit ihm. Versuche in der Umklammerung eine Taktik zu ergreifen, die dir Vorteile bringt und den Sieg. Ob in einer Schlacht mit vielen oder in einem Kampf mit wenigen. Sofern sich wegen der gegenseitigen Umklammerung eine Entscheidung nicht erzielen lässt, musst du, statt dich vom Gegner zu trennen, einen Zustand noch stärkerer, unauflösbarer Umklammerung herbeiführen, um in diesem Zustand dann die für dich vorteilhafte Taktik und damit den Weg zum Sieg herauszufinden. Auf diese Weise wirst du siegen. Prüfe das eingehend. An den Ecken anpacken. Schwere Gegenstände von der Mitte her zu bewegen ist nicht leicht. Es ist besser, man packt sie stattdessen an den Seiten an. In der Schlacht ist es von Vorteil, die gegnerischen Truppen nach genauer Beobachtung von ihren äußeren Flanken her anzugreifen. Sind diese Ecken zerschlagen, haben die Truppen insgesamt ihre Stärke verloren. Aber selbst dann ist es wichtig, weiter Ecke um Ecke anzugreifen und sich so den Sieg zu sichern. Auch wenn du gegen einen einzelnen Gegner kämpfst, wird er, sobald du ihm Verletzungen an seinen Ecken beigebracht hast, allmählich schwächer werden und schließlich in sich zusammenbrechen. Auf diese Weise kannst du leicht den Sieg erringen. Es ist wichtig, diese Methoden zu kennen. Darum musst du sie genau erforschen. Den Gegner in Verwirrung stürzen. Das heißt, den Gegner dahin zu bringen, dass er unfähig wird zu einem entschlossenen, planmäßigen Vorgehen. Haben wir in der Schlacht die Absichten des Gegners durchschaut, so wenden wir einen Rhythmus an, mit dem wir gestützt auf das Heyo das Herz des Gegners in Verwirrung stürzen. Er darf gar nicht mehr wissen, ob wir ihn hier oder dort angreifen, ob wir dieses oder jenes tun, ob wir langsam vorrücken oder schnell. Damit erreichen wir mit Sicherheit den Weg, auf dem wir siegen. Im Einzelkampf verwirren wir den Gegner dadurch, dass wir je nach Gelegenheit die verschiedensten Kampftaktiken anwenden, dass wir ihn glauben machen, wir holten aus zu einem Stoß oder einem Hieb oder wir tun so, als wollten wir auf ihn eindringen. Sobald wir ihn dann in einen Zustand tiefster Verwirrung gestürzt haben, greifen wir ihn an und besiegen ihn mühelos. Die drei Kampfschreie. Bei den drei Kampfschreien unterscheiden wir den Schrei vor, während und nach dem Aufeinandertreffen. Die Stimme ist Ausdruck lebendiger Kraft. So rufen und schreien wir gegen die Feuersbrunst an, gegen den Wind und gegen die Wellen. In einer großen Schlacht sei der Schrei, der als erster den Kampf eröffnet, so laut wie möglich. Während des Kampfes ist die Stimme dann leiser, kommt aber ganz aus der Tiefe herauf. Nach der Schlacht der Siegesschrei ist wieder von gewaltiger Stärke. Das sind die drei Schreie. Beim Kampf von Mann gegen Mann stoßen wir unmittelbar vor dem Losschlagen einen Schrei aus. Und mit dem Ausklingen dieses Schreis lassen wir die Klinge niedersausen. Haben wir den Gegner zu Boden geschlagen, so zeigt ein weiterer Schrei unseren Sieg an. Das nennt man die Stimme davor und danach. Beim Bewegen des Langschwertes stoßen wir keinen lauten Schrei aus. Wenn wir aber doch mitten im Kampf schreien, dann deshalb, um in den richtigen Rhythmus zu kommen, und das geschieht leiser. Bedenke das stets. Eindringen in den Gegner. Wenn sich in der Schlacht die Armeen gegenüberstehen und du siehst, dass der Gegner stark ist, so greife ihn von einer Flanke an, indem du dort in ihn eindringst. Siehst du dann, dass er zusammenbricht, so löse dich sofort von ihm und greife ihn an einer anderen Stelle an, an der er stark ist. Diese Angriffsart gleicht sich dem im Zickzack windenden Gebirgspfad. Sie ist auch dann sehr wichtig, wenn ein Einzelner gegen viele zu kämpfen hat. Hast du den Gegner an der einen Stelle niedergeworfen oder hast du ihn in die Flucht geschlagen, so greif ihn an einer anderen, starken Stelle an. Erkenne seinen Kampfrhythmus und gehe entsprechend vorwärts, indem du dich wie in einem kurvenreichen Gebirgspfad bald rechts und bald links wendest. Schätze die Fähigkeiten deines Gegners ab, dann dringe in ihn ein und weiche keinen Schritt mehr zurück, sondern schlage kräftig zu. Der Sieg wird dir gehören. Auch beim Einzelkampf ist das eine wichtige Taktik, nämlich dann, wenn du schon dicht am Körper des Gegners heran bist und erkennst, dass er stark ist. Bei diesem Eindringen musst du entschlossen sein, keinen Schritt zurückzutun. Das musst du dir einprägen. Den Gegner zertreten. Das bedeutet, den Gegner, den wir für schwach ansehen, mit aller Kraft und einem einzigen Hieb zu zerschmettern. Wenn wir in der Schlacht bemerken, dass die Zahl der Gegner gering ist oder dass ihrer zwar viele sind, sie aber verwirrt sind und keinen Kampfgeist haben, so konzentrieren wir alle Kraft auf einen einzigen Angriff und schlagen sie vernichtend. Schlagen wir zu schwach zu, könnten sie sich wieder erholen. Versuche das genau zu begreifen, damit du die Fähigkeit wie selbstverständlich beherrschst. Stehst du einem einzelnen Gegner gegenüber und ist er dir an Erfahrung unterlegen, ist er aus dem Rhythmus gekommen oder schickt er sich an, die Flucht zu ergreifen, musst du ihm, ohne ihm Zeit zum Atmen zu lassen, mit einem Hieb zerschmettern. Das Wichtigste dabei ist, er darf nicht die geringste Gelegenheit haben, sich zu sammeln. Das solltest du gut durchdenken. Der Wechsel zwischen Berg und Meer. Der Wechsel zwischen Berg und Meer besagt, im Kampf mit dem Gegner ist es von übel, mehrmals auf die gleiche Weise vorzugehen. Dass man dasselbe zweimal tut, ist unvermeidlich, aber ein drittes Mal nie. Wenn du dem Gegner mit einer Taktik zuvorkommst und keinen Erfolg hast, wirst du bei einem zweiten Versuch die Wirkung noch geringer erreichen. Wechsle die Taktik und wenn du wieder keinen Erfolg hast, so wechsle sie abermals. Deswegen, denkt der Gegner an einen Berg, so greife an wie das Meer und wenn er an das Meer denkt, so greife an wie ein Berg. Bedenke das genau. Durchstoßen bis zum Grund. Auch wenn wir im Kampf durch die Anwendung all dieser Taktiken den Gegner dem Anschein nach besiegen mögen, heißt das noch nicht, dass damit sein Kampfgeist ausgelöscht wäre. Das äußerlich Besiegte kann doch in seinem tiefsten Inneren unbesiegt sein. In einem solchen Fall ist es nötig, dass wir unsere eigene innere Haltung rasch ändern, die geistige Kraft des Gegners brechen und ihn in einen Zustand versetzen, in dem er sich in einem tiefsten Inneren geschlagen fühlt. Das Durchstoßen bis zum Grund erfolgt mittels Langschwert, Körper und Geist. Es ist allerdings nicht leicht, den Erfolg mit Sicherheit festzustellen. Ist der Gegner innerlich zerbrochen, so besteht keine Notwendigkeit mehr, unsere Absicht weiter zu verfolgen. Andernfalls müssen wir dranbleiben, denn solange der Gegner noch Kampfgeist besitzt, wird er nicht zerbrechen. Dieses Durchstoßen bis zum Grund, sowohl für die Schlacht als auch im Einzelkampf, solltest du gründlich üben. Neu anfangen. Wenn im Kampf mit dem Gegner die Situation eintrifft, dass ihr euch ineinander verhakt habt und eine Entscheidung nicht möglich ist, so wirf deine bisherigen Pläne und Absichten beiseite. In dem Gefühl, alles neu zu beginnen, fasse einen neuen Rhythmus und entdecke so den Weg zum Sieg. Dies bedeutet das Neuanfangen. Es ist die Methode, dadurch zu siegen, dass du im Zustand der völligen gegenseitigen Blockade, und zwar so wie du bist, deine Pläne änderst und eine andere Art des Vorgehens anwendest. Auch in einer großen Schlacht ist das ein sehr wichtiger Punkt, den es zu kennen gilt. Setze all dein Bemühen daran. Rattenkopf und Ochsennacken. Rattenkopf und Ochsennacken besagt, wenn im Kampf mit dem Gegner der Bewegungsspielraum immer geringer wird und ihr euch von Kleinigkeiten ablenkt, buchstäblich ineinander verwirrt, lasst deine Taktik hinüberwechseln vom Kleinen zum Großen, so wie man seine Gedanken vom Rattenkopf hinüberwechseln lässt zum Ochsennacken. Das ist eine der wesentlichen Grundlagen der Schwertkunst. Der Samurai muss sich auch im Alltag diese Haltung zu eigen machen. Von dieser Einstellung darfst du weder in der Schlacht noch beim Einzelkampf abweichen. Der General kennt seine Truppen. Der General kennt seine Truppen ist ein Satz, den du nach meiner Schule der Schwertkunst auf alle am Kampf Beteiligten anwenden kannst. Durch die Weisheit des Heyo bist du imstande, diejenigen, die deine Gegner sind, für deine Soldaten zu halten und sie nach Belieben zu bewegen. Du kannst sie nach deinem Willen lenken. Hast du diese Einstellung erreicht, so bist du der General und der Gegner wird zu deiner Truppe. Bemühe dich, das zu beherrschen. Den Griff loslassen. Dass man den Griff, das heißt, den Schwertgriff loslässt, dafür gibt es verschiedene Gründe. So kann man ohne das Schwert gewinnen wollen, oder aber man verzichtet auf den Sieg trotz des Langschwertes, das man besitzt. Was diese Technik genau bedeutet, ist schwer mit Worten zu beschreiben. Dazu gehört, dass du Erfahrung hast. Ein Körper wie ein Fels. Ein Körper wie ein Fels bedeutet, dass du, wenn du den Weg der Schwertkunst beherrschst, imstande bist, augenblicklich hart wie ein Fels zu sein und unberührbar durch die 10.000 Dinge. Nichts wird dich erschüttern können. Dies erlernt man nur durch mündliche Unterweisung. Epilog zum Buch des Feuers. Was hier über die Schwertkunst nach der Nietenschule aufgezeichnet steht, ist nicht anders als das, was mir während der Ausübung der Schwertkunst von Mal zu Mal durch den Kopf ging, und so schrieb ich es dann nieder. Da ich diese Grundsätze hier zum ersten Male schriftlich darlege, mag manches durcheinander geraten sein. Auch war es schwierig, die Dinge genau zu erklären. Dennoch soll es denen, die diesen Weg gehen wollen, ein geistiger Führer sein. Mein Sinn war von Jugend an auf den Weg der Schwertkunst gerichtet. Einzig um der Schwerttechnik willen übte ich meine Hand, stählte ich meinen Körper, entwickelte ich ein Verständnis für die verschiedensten Dinge. Wenn ich aber nun die Anhänger anderer Schulen betrachte, wie sie mit Worten ihre Technik begründen oder mit den Händen ihre Geschicklichkeit zu zeigen bemüht sind, so mögen sie dabei zwar einen vortrefflichen Eindruck machen, doch vom wahren Sinn verstehen sie nicht das Geringste. Natürlich hoffen sie, indem sie auf solche Weise üben, ihren Körper zu stehlen und ihren Geist zu vervollkommnen. Aber tatsächlich wird ihnen ihre Technik zum Hindernis auf dem Weg, und der üble Einfluss wird auch später nie verschwinden. Deswegen gerät der wahre Weg der Schwertkunst in Verfall und seichtet dahin. Der einzig wahre Sinn des Heyo ist es, mit dem Gegner zu kämpfen und ihn zu besiegen. Einen anderen Sinn gibt es nicht. Wenn du dir die Weisheit meiner Schwertkunst zu eigen machst und sie beharrlich befolgst, kannst du sicher sein, dass du stets den Sieg erringst. Am 12. Tag des 5. Monats im 2. Jahr der Ära Shōhō, 1645, für Terao Maganojo Shinmen Musashi. Das Buch der Fünf Ringe, von Musashi Miyamoto. Viertes Buch, das Buch des Windes. In der Kampfkunst muss man auch die Wege anderer Schulen kennen, weshalb ich hierüber in diesem Buch des Windes schreibe. Wer von den anderen nichts weiß, für den ist es schwierig, die Grundsätze meiner Schule zu begreifen. Wenn wir uns die anderen Schulen anschauen, stellen wir fest, dass einige von ihnen besonders große Langschwerter benutzen und allein die körperliche Stärke betonen. In wieder anderen Schulen befasst man sich mit der Technik des Kurzschwertes, des sogenannten Kodashi. Auch gibt es solche Schulen, die sich um eine Vielzahl von Schwerttechniken bemühen und die eine Schwerthaltung der Oberfläche und der Tiefe unterscheiden. Da es sich bei keiner von ihnen um den wahren Weg handelt, will ich in diesem Buch eindeutig darlegen und dabei deutlich machen, was Tugend und Untugend ist, was richtig und was falsch ist. Die Prinzipien meiner Schule sind davon grundsätzlich verschieden. Andere Schulen machen die Schwertkunst zum Mittel ihres Lebensunterhalts. Sie betreiben damit, dass sie sich auf äußerlich praktisch wirkende Kunstgriffe konzentrieren, ein Geschäft. Das hat allerdings mit dem wahren Weg der Schwertkunst nichts zu tun. Wiederum gibt es in dieser Welt die Auffassung, man könne die Schwertkunst ausschließlich auf die technische Handhabung des Schwertes beschränken, und so hofft man, durch bloße Übung des Schwertschwingens, durch Körperhaltung und Geschicklichkeit allein die Befähigkeit zum Sieg zu erlangen. Doch ist dergleichen bei weitem nicht ausreichend für diesen Weg. Ich werde in diesem Buch die Mängel der anderen Schulen ausführlich darlegen. Ihr gründliches Studium soll jedem dazu dienen, die Tugenden meiner Nitō-Schule desto besser zu erkennen. Die Benutzung des großen Langschwertes in anderen Schulen. Einige der anderen Schulen bevorzugen ein besonders großes Langschwert. Von meinem Standpunkt aus gesehen ist dieser Stil als die Schwertkunst der Schwächlinge zu bezeichnen. Und zwar deshalb, weil dabei dem Grundsatz ausgewichen wird, der da besagt, dass alle Mittel recht sind, um den Gegner zu überwinden. Vielmehr setzt man hier auf das besonders große Langschwert in der Hoffnung, man könne mit Hilfe der Überlänge den Gegner aus der Distanz besiegen. Man sagt, jeder Zoll mehr gibt der Schwerthand Überlegenheit. Aber das ist nichts als die Redensart derer, die von der Schwertkunst nichts verstehen. Ja, ohne Kenntnis der Schwertkunst sich nur auf die Länge des Schwertes zu verlassen, um aus der Distanz zu siegen, offenbart nur die Schwäche des Kampfgeistes. Daher nenne ich dies die Schwertkunst der Schwächlinge. Selbst wenn jemand eine Vorliebe für das große Langschwert begründen könnte, ist dies doch lediglich die Meinung eines Einzelnen. Im Licht der Realität betrachtet, hat das keine Vernunft. Angenommen, ich benutze ein kurzes Schwert, weil ich ohne Langschwert bin. Heißt denn das, dass ich nun deshalb unweigerlich scheitern muss? Auch aufgrund des Kampfplatzes, etwa wenn er so gestaltet ist, dass ich von allen Seiten behindert bin oder selbst das Kurzschwert nicht benutzen kann, wäre es nach der Schwertkunst ein Irrtum zu meinen, ich sollte das Langschwert ziehen. Zudem gibt es Männer, für die, wenn sie die nötige Kraft nicht haben, das große Langschwert völlig ungeeignet ist. So wird es ihnen zu einem Hindernis und sie sind gegenüber Kurzschwertkämpfern eindeutig im Nachteil. Von alters her lautet das Sprichwort, groß und klein gehören zusammen. Gewiss, auch ich lehne das übergroße Langschwert nicht grundsätzlich ab. Was ich verabscheue, ist die Vorstellung, es müsse unbedingt ein großes Langschwert sein. Auf die Schlacht angewandt, entspricht das große Langschwert einer großen Armeeeinheit und das Kurzschwert dem kleinen Trupp. Aber kommt es nicht auch vor, dass einige wenige Männer gegen viele kämpfen? Ja, häufig haben sogar die wenigen die vielen besiegt. In meiner Schule wird jedes einseitige und enge Denken abgelehnt. Das gilt es zu lernen. Das starke Langschwert der anderen Schulen. Höre nicht auf die falsche Lehre vom starken Langschwert. Ein absichtlich mit Kraft geschwungenes Langschwert hat nur einen wilden Schlag zur Folge, und mit wilden Schwerthieben zu siegen ist schwer. Wer sich, um den Gegner niederzuschlagen, nur auf die Kraft seines Schwertes konzentriert und verlässt, wird den Hieb mit unvernünftiger Stärke führen, gerade so aber nicht imstande sein, den Gegner endgültig zu treffen. Auch beim Probehieb hat es keinen Zweck, allzu kräftig zuzuschlagen. Mit welchem Gegner auch immer du auf Tod und Leben kämpfst, du überlebst nicht, ob du schwach oder stark zuschlägst. Dein einziger Gedanke muss sein, den Gegner zu töten, und das weder mit einem bewusst starken noch freilich mit einem schwachen Hieb. An nichts anderes darfst du denken als an den Tod des Gegners. Triffst du mit einem nur von Stärke erfülltem Schwert kräftig auf die Klinge des Gegners, ist der Hieb notwendigerweise zu heftig, und das wirkt sich nachteilig aus. Denn durch den heftigen Aufprall verzögert sich die nächste Bewegung des eigenen Schwertes. Aus all diesen Gründen ist das Wort vom Langschwert der Stärke unsinnig. Auf die Schlacht angewandt heißt das, verfügt man über eine nur auf ihre Stärke hin ausgesuchte Truppe und hofft, dass diese ihre Stärke den Sieg zu erringen, so zieht der Gegner ebenfalls eine Truppe zusammen, die auf Stärke ausgerichtet ist, und es kommt zu einem erbitterten Kampf. Aber ohne die richtigen Prinzipien kann ein Kampf nicht gewonnen werden. Nach meiner Schule wird in keiner Weise gewaltsam vorgegangen, sondern stets gemäß der Weisheit der Schwertkunst. Damit ist der Sieg entsprechend den eigenen Absichten zu erringen. Das gebe ich dir zu bedenken. Die Verwendung des kürzeren Langschwertes in anderen Schulen. Lediglich ein kürzeres Langschwert zu benutzen, ist ebenfalls nicht der wahre Weg, um zu siegen. Von alters her spricht man von Tashi und Katana als dem Lang- und dem Kurzschwert. Männer von überlegener Kraft können im Allgemeinen das große Langschwert mit Leichtigkeit schwingen. Auch sind sie imstande, Speer und Helbarde vorteilhaft anzuwenden. Für sie besteht also keinerlei Notwendigkeit, zum Kurzschwert zu greifen. Ein kürzeres Langschwert bevorzugen diejenigen, die unter dem Langschwert des Gegners hindurch diesen anspringen und auf ihn eindringen wollen. Doch solch eine einseitige Absicht ist nicht gut. Nur auf eine momentane Unaufmerksamkeit des Gegners zu rechnen, bringt zudem insgesamt viele Nachteile, und mit ihm in eine Umklammerung zu geraten, ist keineswegs wünschenswert. Auch lässt sich die Methode, mit einem kürzeren Langschwert an den Gegner nahe heranzudringen, dann nicht gebrauchen, wenn es sich um mehrere Gegner handelt. Manche, die nur das Kurzschwert verwenden, hoffen zwar, sie können sich beim Kampf mit mehreren Gegnern durch diese hindurchschlagen und nach Belieben umherspringen. Tatsächlich jedoch sind sie vollauf mit dem Parieren beschäftigt und geraten schließlich mit dem Gegner ins Handgemenge. Dies hat mit dem wahren Weg der Schwertkunst nichts zu tun. In einem solchen Fall ist es das Beste, man geht die Situation kraftvoll und direkt an, jagt die Gegner, dass sie zur Seite springen, und bringt sie in Verwirrung, um sich so den gewissen Sieg zu sichern. Das Gleiche gilt auch in der Schlacht. Dort greift man in einer solchen Lage mit einer größeren Truppe in einem plötzlichen Überfall den Gegner an und zerschmettert ihn. Das ist nach dem Geist des Heyo. Heutzutage übt man, will man die Schwertkunst erlernen, für gewöhnlich nur, wie man abwehren, ausweichen, sich zurückziehen und entkommen kann. Von dieser Gewohnheit verdorben gerät man schließlich dahin, dass der Gegner mit einem machen kann, was er will. Der Weg des Heyo aber ist gerade und ohne Umschweife. Wichtig ist es, so viel Kampfgeist zu haben, dass man den Gegner durch unmittelbaren Angriff beherrscht und ihn sich so gefügig macht. Die vielfältigen Langschwerttechniken der anderen Schulen. Wenn in anderen Schulen eine Vielzahl von Schwerttechniken gelehrt wird, so geschieht dies offenbar in geschäftstüchtiger Absicht und um die Bewunderung der Anfänger zu erregen. Wir haben es hier mit einer Gesinnung zu tun, die auf das Entschiedenste und Tiefste zu verachten ist. Denn es ist grundsätzlich falsch zu glauben, es gebe zahlreiche verschiedene Methoden, um einen Gegner im Kampf zu schlagen. Was das Niederschlagen betrifft, so besteht da kein Unterschied, ob einer es nun in Kenntnis oder in Unkenntnis der Kampfkunst tut. Und selbst Frauen und Kinder kennen dieselben Methoden. In welcher Form auch zugeschlagen wird, ob es ein Zustechen oder Niedermähen ist, die Methoden sind doch die gleichen. Fest steht, dass es beim Weg der Schwertkunst um das Niederwerfen geht. Immerhin gibt es die sogenannten 5 Schwerthaltungen, denen zufolge, je nach Ort und Umständen, zum Beispiel dann, wenn nach oben und seitwärts kein Raum ist, das Schwert so gehalten werden muss, dass es keine Behinderung erfährt. Alle übrigen Tricks, den Gegner niederzuschlagen, sei es nun durch das Winden des Körpers oder ein Wegspringen oder ein Drehen der Hand, entsprechen nicht dem wahren Weg der Schwertkunst. Mit der gleichen Drehungen, Windungen, Verrenkungen oder Sprüngen ist der Gegner nicht niederzuschlagen. Sie taugen zu nichts. Nach meiner Schwertkunst halte ich mich innerlich wie äußerlich aufrecht und zwinge den Gegner dazu, sich zu drehen und zu winden. Ist er dann in seinem Inneren genug gekrümmt, schlage ich zu und siege. Das gilt es zu üben. Die Schwerthaltung in anderen Schulen. Die Schwerthaltung als das Allerwichtigste zu betrachten, ist eine falsche Denkweise. Im Grunde gibt es Haltung nur, solange kein Gegner da ist. Denn, und dafür kennt man beispielsweise von alters her, man kann keine festen Regeln setzen und sagen, so und so ist die richtige Art. Man siegt, indem man so vorgeht, dass der Gegner in eine schwierige Lage gerät. Alle sogenannten Haltungen haben als Begriff nur einen Sinn, wenn man sich selber nicht bewegen muss. Sie beschreiben einen Zustand, in dem wesentlichen Bewegungen unnötig sind, also etwa bei der Belagerung einer Burg mit Truppen oder beim Anlegen eines Feldlagers und auch dann, wenn man, vom Gegner herausgefordert, eine Stellung zu halten hat. Im Kampf jedoch geht es vor allem darum, die Führung an sich zu reißen. Das steht völlig im Gegensatz zur Haltung, die den Zustand meint, in dem man einen Angriff erwartet. Dieser Punkt ist wichtig zu merken. Im Kampf, der auf Heyo beruht, heißt es, die Haltung des Gegners zu erschüttern, das vom Gegner Unerwartete zu tun, ihn zu verwirren, zu erregen und zu zerbrechen. Hat er dann alle Ordnung und allen Rhythmus verloren, so greift man ihn an und besiegt ihn. Daher verabscheue ich jene nur auf Abwehr bedachte Haltung und spreche in meiner Schule von der Haltung der Nichthaltung. In der Schlacht ist es ebenfalls das Wichtigste, dass wir die Größe der gegnerischen Truppen abschätzen, den Zustand des Schlachtfeldes erkennen, unsere eigenen Truppen unter Berücksichtigung ihrer Vorzüge gruppieren, um hierauf dann den Kampf zu beginnen. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob wir angreifen oder ob wir angegriffen werden. Im letzteren Fall werden wir zwar nach Kräften das Schwert führen, die Klinge des Gegners parieren und abschlagen, aber schließlich müssen wir doch einen festen Zaun aus Speeren und Hellebarden errichten. Wenn jedoch umgekehrt wir angreifen, werden uns selbst Zaunpfähle als Speere und Hellebarden von Nutzen sein. Das sollte man erproben. Die Ausrichtung des Blickes in anderen Schulen. Was man in den anderen Schulen als die Ausrichtung des Blickes bezeichnet, meint, je nach Schule, dass man die Augen entweder auf das Langschwert des Gegners oder auf seine Hand, auf sein Gesicht oder seine Füße heften soll. Richtet man aber den Blick zu nachdrücklich auf eine bestimmte Stelle, wird man dadurch nur abgelenkt oder in seinem Vorgehen behindert. Ich will versuchen zu erklären, warum das so ist. Die Fußballspieler zum Beispiel richten ihren Blick keineswegs nur auf den Ball und dennoch sind sie aufgrund der verschiedenen Techniken sehr wohl imstande, ihn geschickt zu treffen. Wenn man eine Sache wirklich beherrscht, ist es nicht mehr nötig, alles genau mit den Augen zu verfolgen. Auch der Akrobat, wenn er ein Meister in seiner Kunst ist, lässt den Stab auf seiner Nase stehen oder spielt Ball mit mehreren Messern, ohne dass er dabei jede Einzelheit beobachtet. Er hat sich durch ständigen Umgang damit daran gewöhnt und sieht gleichsam alles natürlich und wie von selbst. Ähnliches gilt für die Schwertkunst. Ist man durch viele Gelegenheiten an den Kampf mit einem Gegner gewöhnt, erkennt man sofort, wie ernst es dem anderen ist. Und hat man die Schwertkunst wirklich begriffen, ist es ein leichtes abzuschätzen, ob die gegnerische Klinge ferner oder näher, langsam oder hurtig herabsausen wird. In der Kunst des Heyo geht es einzig und allein darum, den Blick auf das Herz des Gegners zu richten. Auch in der Schlacht sollte man den Blick auf die wahre, die innere Stärke des Gegners richten. Der durchdringende Blick bedeutet völlige Konzentration auf den Geist des Gegners. Mit dem durchdringenden Blick erkennt man den Zustand des Schlachtfeldes, durchschaut den Fortgang der Schlacht und bemerkt den Verlust eines Vorteils oder einen schwachen Punkt im Schlachtgetümmel. Der durchdringende Blick ist allumfassend und durch nichts abzulenken. In der Schlacht, ebenso wie im Kampf von Mann zu Mann, darf keine Einzelheit den Blick ablenken, denn wenn man den Blick auf diese oder jene Stelle heftet, verliert man den Überblick über die Gesamtsituation. Im Herzen entsteht eine Verwirrung und so entgleitet einem schließlich der sichere Sieg. Diese Grundsätze gilt es gründlich zu üben. Der Gebrauch der Füße in anderen Schulen. In anderen Schulen spricht man von verschiedenen Methoden des Gebrauchs der Füße, so vom Schweben, Springen, Hüpfen, Stampfen, Trippeln und so weiter. Und man sagt, es komme darauf an, die Füße rasch zu bewegen. Vom Standpunkt meiner Schwertkunst aus gesehen, sind all diese Methoden unbefriedigend. Die schwebenden Füße lehnen sich ab, weil man dadurch in Schlingern gerät. Es muss immer fest aufgetreten werden. Ebenso wenig liebe ich das Springen, denn es kann leicht zur Gewohnheit werden. Grundsätzlich besteht niemals eine Notwendigkeit für mehrfache Sprünge. Es ist also nicht wünschenswert zu springen. Das Hüpfen hat einen unsteten Geist zufolge. Damit eine rasche Entscheidung im Kampf herbeiführen zu wollen, ist unmöglich, weshalb ich es ablehne. Das Stampfen ist eine Methode des Abwartens. Man bleibt fest an einer Stelle und überlässt so dem Gegner die Führung. Dies ist mir besonders verhasst. Daneben spricht man vom Trippeln nach Art der Krähen und ähnlichen Methoden, die Füße rasch zu bewegen. Doch ist es bei manchen Gelegenheiten, etwa wenn man auf sumpfigen oder nassem Gelände an Flüssen oder auf felsigen Ebenen oder auf engen Wegen mit dem Gegner aneinander gerät, unmöglich zu springen oder die Füße hurtig zu bewegen. Nach meiner Schwertkunst bewegt man die Füße auch während des Kampfes unverändert so, wie man es für gewöhnlich zu tun pflegt. Die Regel lautet, man gehe wie sonst auch auf der Straße dem Rhythmus des Gegners entsprechend, bald schnell und bald langsam. Man passe sich mit dem Körper an, nicht zu wenig und nicht zu viel. Und man sorge vor allem dafür, dass die eigenen Schritte nie in Unordnung geraten. Auch in der Schlacht gilt dieselbe Regel für die Fußbewegung. Denn greift man, ohne die Absicht des Gegners zu kennen, allzu hastig an, so verwirrt sich der eigene Rhythmus. Ein Sieg wird dadurch unmöglich. Hat man aber umgekehrt einen zu langsamen Schritt, so versäumt man den Augenblick der gegnerischen Verwirrung. Man kann daraus keinen Vorteil ziehen und ist deswegen nicht imstande, eine rasche Entscheidung herbeizuführen. Wichtig ist, dass man den Zustand des Gegners, wenn seine Reihen vor dem Zusammenbruch stehen, genau erkennt und dass man ihm dann nicht die kleinste Pause gönnt, um ihn so zu besiegen. Dies gilt es gründlich zu üben. Die Geschwindigkeit in anderen Schulen. Eine dem Auge sichtbare Geschwindigkeit zu fordern, ist nicht der wahre Weg der Schwertkunst. Befindet man sich im richtigen Rhythmus, haben andere den Eindruck, man bewege sich völlig normal. Nur wenn man den Rhythmus verfehlt, wirkt man entweder schnell oder langsam. In welcher Kunst auch immer. Ein Meister erscheint nie schnell in seinen Bewegungen. Es gibt Menschen, die an einem Tag 40 oder 50 Meilen gehen und dennoch laufen sie dabei keineswegs von morgens bis abends nur im Schnellschritt. Ungeübte hingegen machen zwar den Eindruck, als seien sie den ganzen Tag gerannt, aber ihre Leistung ist vergleichsweise gering. Es gibt geübte Tänzer, die auch beim schnellen Tanz noch singen können, während Anfänger, die das versuchen, unweigerlich langsamer und innerlich unruhig werden. Der Oimatsu-Rhythmus ist zwar ein durchaus getragener, wenn ihn jedoch ein Anfänger auf der Handtrommel schlägt, hat man das Gefühl, dass er allzu langsam wird. Beim Takasago wiederum handelt es sich um einen bereits schnellen Rhythmus, weshalb er nicht zu schnell geschlagen werden darf. Wenn man alles zu schnell tut, versucht, gerät man aus dem Takt. So heißt es auch, wer hastet, kommt schnell aus dem Takt. Wer etwa das übergroße Langschwert zu benutzen oder seine Vorliebe dem kürzeren Schwert zuwendet, sich allein auf die Frage von Stärke und Schwäche konzentriert oder hier das große Allgemeine und dort die kleinen Einzelheiten feilzubieten versucht, kommt aus dem Rhythmus. Und wenn ich auch nicht geschrieben habe, in welcher Schule dieses oder jenes der Fall ist, so wird man es dennoch begreifen. In meiner Niten-Schule der Schwertkunst gibt es keinen Eingang und keine Lehre der Tiefe und eine geheime Schwerthaltung gibt es ebenso wenig. Wichtig allein ist, dass man sich, gestützt auf ein geradliniges Wirken des Geistes, die Tugenden des Krieges zu eigen macht. Am 12. Tage des 5. Monats im 2. Jahre der Ära Shōhō, 1645, führte Rao Maganojo Shinmen Musashi. Die Lehre ist das Nichts. Indem du aber das Existierende erkennst, wirst du auch fähig werden, das Nicht-Existierende zu erkennen. Das Nicht-Existierende, das ist die Lehre. Die Menschen in dieser Welt sind der Ansicht, wenn sie etwas nicht begreifen können, sei dies die Lehre. Das ist nicht die wahre Lehre, das ist nichts als Täuschung. Auf dem Weg der Schwertkunst gibt es diejenigen, die, weil sie als Samurai die Samurai-Art nicht erfassen, vielerlei Täuschungen ausgesetzt sind und das ihnen nicht begreifbarer als die Lehre bezeichnen. Doch dies ist ebenfalls nicht die Lehre im eigentlichen Sinne. Als Samurai den Weg der Schwertkunst genau zu erfassen, sich die verschiedenen Techniken anzueignen, hinsichtlich des Berufes als Samurai nichts außer Acht zu lassen, das Herz klar zu erhalten, sich täglich und stündlich der Ausbildung zu befleißigen, Weisheit und Kraft des Geistes zu schärfen, sich Urteilskraft und Wachsamkeit anzuerziehen, um mit alledem jegliche Täuschung vorzuwischen. Dies erst versetzt dich in einen Zustand, der als die wahre Lehre bezeichnet werden kann. Solange du nicht zum wahren Weg erleuchtet bist, ob es nun der Weg Buddhas ist oder der Weg irdischer Vernunft, wirst du von dir aus glauben, die Dinge seien richtig und gut. Betrachtest du sie aber mit unverfälschtem Sinn und misst du sie mit der Elle der wahren Welt, so erkennst du, dass ein jeder unterschiedliche Ansichten und Lehren hat, die vom wahren Weg abweichen. Begreife meine Lehre, halte dich an die Gradheit, nimm die Wahrheit zur Richtschnur und verbreite so den Weg der Schwertkunst unter den Menschen, auf dass sie aufrecht, klar und mit dem richtigen Urteil über die Dinge leben. Dann wirst du dahin kommen, dass du die Dinge klar und deutlich begreifst und erkennst. Die Lehre, das ist der Weg, und der Weg, das ist die Lehre. Die Lehre hat Gutes, nichts Böses. Es gibt Weisheit, Verstand und den Weg, und es gibt die Lehre. Am 12. Tag des 5. Monats im 2. Jahr der Ära Shōhō, 1645, führte Rao Maganojo Shinmen Musashi.